Susanne, darf ich dir eben in die Parade fahren? Wir müssen noch die Tagesordnung genehmigen und das letzte Protokoll. Ach stimmt, Lisanne, entschuldige, nee, darfst du auf jeden Fall, gerne, danke. Okay, also, wie sieht's aus mit der Tagesordnung? Habt ihr drüber geschaut? Ist die so genehmigt? Ich war nicht da, ich kann nichts dazu sagen. Tja, wenn keiner Nein sagt, dann sagen sie ja, ne? Genau. In Ordnung, dann ist die Tagesordnung somit genehmigt. Wie sieht's mit dem Protokoll der letzten Sitzung aus? Ich hoffe, ihr habt euch das angeschaut. Ist das auch genehmigt? Gibt es da noch Änderungswünsche? Der Petling Thomas ist im C. Gut, wenn zum letzten Protokoll vom 19.02. jetzt auch keiner irgendwie noch was sagt, dann nehme ich das auch mal als genehmigt hin. Gibt es irgendeinen? Ja? Okay, gibt es Mitglieder zu oder Abgänge? Habt ihr da etwas? Also Das entscheide Mitglieder. ich für mich nach der Sitzung, hatte ich schon beim letzten Mal angedroht. Angedroht, oh je. Okay. Möchte da sonst noch jemand was zu sagen? Gut, dann werte ich das jetzt auch. Na, da kommt noch was. Eventuell am Ende, okay. Dann würde ich jetzt doch zum Top 1 organisatorisches übergehen. Wer möchte dazu was sagen? Ja, ich habe das reingeschrieben, deshalb darf ich dann vielleicht was dazu sagen. Ich hatte das beim letzten Mal schon reingeschrieben. Wir hatten da auch so ein kleines Meinungsbild gemacht. Meiner Meinung nach ist es immer noch so, und das war auch das Meinungsbild vieler anderer, dass der 14-tägige Rhythmus einfach zu wenig ist, um hier eine gescheite Performance hinzukriegen. Das sollten wir jetzt einfach mal finalisieren in die eine oder die andere Richtung. Okay, danke, Tensor. Wortmeldungen tragen wir wo ein? Ins Pet-Chat oder hier in lieber in Mumble-Chat, ne? Also ich wäre euch dankbar, wenn es im Mumble steht, weil ich habe leider nur den Laptop-Bildschirm zur Verfügung. Das ist alles schon so ein bisschen, naja, gebraucht bei mir. Und da haben wir auch schon eine. Bastian, sprich. Ja, tue ich glatt. Also ich würde dem Vorschlag und so weiter und Abstimmung erstmal etwas voranstellen, nämlich ist das jetzt hier ein sich selbst verwaltendes Presseteam oder eine Servicegruppe? Ich glaube, das blieb beim letzten Mal bei diesen großen Fragezeichen stehen. Wenn dann nämlich wenn es jetzt ein sich selbst verwaltendes Presseteam wäre, dann beschließt das sich selbst verwaltende Presseteam natürlich auch über ihren oder ja den Sitzungsrhythmus. Und letztens hieß es irgendwie, das wird von außen bestimmt. Also das würde ich erstmal empfehlen, kurz anzusprechen. Danke. Sehr gern. Ich bin ja jetzt etwas verunsichert, aber ist das nicht gleich der nachfolgende Tagesordnungspunkt? Ja, deswegen sage ich ja, voranstellen, bevor man entscheidet, wie jetzt hier der Sitzungsrhythmus, ne? Vorschlag, Ist für mich nicht. dann machen wir doch den nachfolgenden Tagesordnungspunkt, da steht das mit drin. Also wäre für mich jetzt nicht zwingend, was den Rhythmus betrifft. Ich glaube, das eine oder das andere Paket der Organisation macht da, glaube ich, nicht viel aus, um die Argumentation vom Tensor bleibt bestehen, nach meinem Verständnis. Es ist schon wichtig, Andreas, weil eine AG, die kann über sich selber bestimmen, wenn du so willst, aber eine SG nicht. Und es geht ja darum, wollen wir wieder zurück zum wöchentlich oder zu 14 Tagen bleiben. Und wenn wir eine SG sind, dann sind wir gar nicht entscheidungsbefugt. Okay, verstanden. Danke. Gut, dann ziehen wir das vor. Also ich denke nicht, dass eine SG nicht mitentscheiden kann. Wir sind keine bezahlte Truppe, egal ob wir eine SG oder eine AG sind. Daher ist das mit dem Weisungsgebunden schon ein bisschen schwierig. Aber Entschuldigung, das ist doch das Standardargument für eine SG, dass man da Weisung erteilen kann und die weisungsgebunden ist. Und sonst macht das ja der Unterschied auch keinen Sinn. Dann setzt mal eine Weisung durch in einem ehrenamtlichen Team. Das ist natürlich jetzt eher ein rhetorischer Punkt, aber die Frage ist, hat irgendjemand irgendwo in irgendeinem Eckchen vom Wiki oder einer Satzung irgendwo drinstehen, wie das mit dem Presseteam gehandhabt wurde? Wo haben wir den offiziellen Status? Gibt es da irgendwas? Das Presseteam wurde in den letzten Jahren so oft umgeworfen, erneuert, neue Leute eingesetzt, dass es da überhaupt gar keine feststehende Struktur mehr gibt. Ronny, ich habe hier eine Wortmeldung von dir. Ja, ich hatte die Legende davon gehört, dass es in der letzten Sitzung hier so eine fundamentale Diskussion über Servicegruppe und Arbeitsgruppe oder sonstige Sachen gibt. Für mich steht das nicht diametral entgegen. Ich sehe das auch gar nicht als notwendig an, dass der Bundesvorstand quasi eine Servicegruppe hätte, bei der er vollständig quasi den Daumen drauf drücken muss, da ja nun auch Leute aus dem Bundesvorstand mit in dieser Gruppe, in der Pressegruppe natürlich sind. Ich sehe jetzt den Sinn dieser Diskussion nicht groß. Ich habe jetzt auch mal gerade gegoogelt, um mein Wissen zu erweitern, was denn Piratenpartei und Servicegruppe bei Google so auswirft. Und da habe ich irgendwie nur die SG-Gestaltung gefunden, die es ja irgendwie mal gibt oder gab. Ich weiß es nicht. Und irgendwelche Satzungsriegen oder sonstige Regeln dazu, dass jetzt der Bundesverband oder der Bundesvorstand oder sonstige Leute da einen Daumen drauf haben könnten, ist mir jetzt nicht bekannt oder konnte ich nicht finden. Gerne können hier Links auch weiter reingepostet werden. Aber von daher, wir diskutieren, glaube ich, nur um Vokabular, aber nicht um die Sache. Entschuldigung, ich kann mich nicht unten eintragen, weil ich den Streifen nicht sehe. Ich weiß nicht warum. Ich bin der Meinung, dass wir als Presseteam, als AG arbeiten, dass wir sagen, wir brauchen diesen Termin wöchentlich, die Redaktionssitzung, und dass wir auch klären untereinander, wer was macht, im Einverständnis mit dem BUFO, aber dass irgendjemand bestimmt, das dürft ihr machen und das dürft ihr nicht machen und das machen wir jetzt nur noch so, halte ich für ein bisschen gewagt. Okay, danke Sami. Ich habe jetzt erstmal eine Wortmeldung von Wutze und danach dann bitte Tensor. Es ist nett, dass du da bist und hier die Vertretung machst, so per Zuruf. Ich denke mal, bin leider ein paar Sekunden zu spät gekommen. Eigentlich hätte das auch einer aus der Gruppe selber machen können, Ysan zum Beispiel. Ich finde das schon etwas bemerkenswert, dass sich wieder keiner des Vorstands in irgendeiner Art und Weise hier blicken lässt. Also ich bin gerade sprachlos, um ehrlich zu sein. Am Donnerstag ist das eine Pad von Tensor rausgegangen, auch an Lilly. Ich weiß nicht, wie lange sie braucht, eventuelle Entscheidungen zu treffen. Von daher würde ich sagen, es gibt eine außerordentliche Sitzung nächste Woche Montag, wo Lilly offiziell zu eingeladen wird, würde ich vorschlagen, wo sie sich zu diesen Thematiken äußern kann. Bis dahin sollte definitiv genügend Zeit gewesen sein, dass sich unser Bundesvorstand, zumindest die beiden Mädchen, die dort die politischen Geschäftsführer mimen, mal eine Meinung gebildet haben und dann dazu etwas sagen. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier mit irgendwelchen Leuten darüber diskutieren können und dürfen und überhaupt können, die eigentlich überhaupt nichts gegen dich jetzt, aber die eigentlich überhaupt nichts sagen können, die die Prozesse nicht kennen, die Prozesse in dieser ÖA nicht kennen. Ey Leute, ich flippe hier gleich aus. Ich muss mal sagen, was soll das? Wie lange wollen wir hier noch eine Pressearbeit verhindern? Tensor, darf ich kurz dazu was sagen, bitte? Ist das okay für dich? Natürlich. Also, Wutze, ich nehme mir das nicht an. Ist alles gut. Ich glaube, aufgrund meiner Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die ich durchaus habe, kann ich auch was zu bestimmten Prozessen sagen. Und abgesehen davon, also ja, es ist natürlich sehr bedauerlich und ich verstehe auch deinen Ärger, dass jetzt hier niemand irgendwie aus dem Vorstand da ist. Das kann ich super nachvollziehen. Aber ich wäre dir zum Beispiel echt dankbar, wenn du jetzt Astrid und Lilly nicht so als Mädchen bezeichnen würdest. Also verstehe mich nicht falsch, aber das ist einfach irgendwie, naja, ich finde es ein bisschen diskreditierend, sorry. Diskreditierend gewesen, wenn ich Ziege gesagt hätte. Mutter. Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde, Mädchen reicht da schon. Also das ist einfach auch, nee, muss nicht sein. Tenso, so, komm. Ja, dass wir ein bisschen weiterkommen und uns nicht hier in irgendwelchen Metadiskussionen verlieren. Ich hab das Pad ja als Vorschlag gemacht, Zeile 81, genau. Das können sich ja mal die, die es noch nicht gesehen haben, zu Gemüte führen. Es herrscht einigermaßen Konsens im bisherigen Presseteam über den Inhalt. Da ist auch nicht von Servicegruppe, Arbeitsgruppe und so weiter die Rede. Wie wir das Ding nennen, ist mir auch völlig egal. Mir ist es eigentlich wichtig und ich glaube, das trifft auch für die meisten anderen im Presseteam zu, dass diese Präambel irgendwo mit Leben erfüllt wird und dass wir den Zustand beenden, dass eine Person darüber entscheidet, ob Texte veröffentlicht werden oder nicht. Wir haben einen GroKo-Text geschrieben am Wochenende und da haben wirklich etliche Leute mitgearbeitet. Der hätte heute rausgemusst. Der ist heute auf der Brandenburger Seite erschienen und das kann es einfach nicht sein. Ja, also der Text, ich denke auch, der ist im Konsens von vielen Leuten entstanden und dann hätte ich den gerne heute auf der Bundeswebseite gesehen. Und das sind so die Situationen, die wir immer wieder hier haben. Und die würde ich gerne für die Zukunft verhindern wollen, mit diesem Strukturvorschlag. Okay. Thomas Ney habe ich hier als Nächsten in der Wortmeldung. Da hat sich jetzt schon einiges angesammelt. Thomas, erzähl mal. Ja, eigentlich wollte ich das schon zurückziehen. Ich wollte nur sagen, weil vorhin mal so nebenbei der Einwurf kam, dass einzelne Leute hier nicht irgendwie darüber entscheiden können, was veröffentlicht und, wird und was nicht. Meines Wissens nach ist das ja nicht so, dass die Prozesse sehr langwierig sind und sowas, das kritisiere ich selber auch und bin da völlig bei euch, dass wir da auf jeden Fall schneller werden müssen. Nichtsdestotrotz, egal welchen Organisationsstatus wir uns hier geben oder uns gegeben wird, finde ich es natürlich trotzdem richtig, dass die Leute, die die Suppe im Ernstfall auszulöffeln haben, dann da auch nochmal drüber schauen und im Ernstfall dann noch das letzte Wort haben. Dafür sind sie nun mal als Bundesvorstand gewählt worden. Ich denke, damit muss man dann irgendwie auch ein Stück weit leben. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwie dadurch jetzt unsere Arbeit einstellen oder darauf warten, dass jetzt habe ich gerade das von Tensor gelesen, Endredaktion Lilly. Ja, ich weiß aber, dass nun etliche Leute da ja auch Texte freigeben und so. Deshalb finde ich es jetzt auch nicht so gut, wenn wir uns jetzt hier auf einzelne Leute festlegen oder einschießen. Das war eigentlich nur meine Anmerkung von vorhin. Inzwischen ist die Diskussion immer ein bisschen weiter, deshalb will ich es nicht weiter auswalzen. Darf okay. Sami, eigentlich, also erstmal für Grumpy die Info, ich kann auch aus irgendeinem Grund nicht in den Chat schreiben, bitte hier im Mumble-Chat, wenn du eine Wortmeldung hast. Und eigentlich wäre Ronny jetzt als Nächster dran und ich befürchte, der vergisst sonst einfach, was er sagen wollte. Sami, können wir dich danach dran nehmen, bitte? Lieb, danke. Oh, was soll das denn heißen? Vergiss, nein, Quatsch. Vielen Dank. Sammy, du hattest vorhin gesagt, irgendjemand muss ja die, das kann ja nicht sein, dass es hier einzelne Leute irgendwie gibt. Also ich glaube, bevor das jetzt falsch rüberkommt, und ich denke nicht, dass du das meinst, natürlich gibt es Leute, die verantwortlich sind für das, was veröffentlicht sind. Und das ist eben im Zweifelsfall der Bundesvorstand, ne? Also das ist klar. Von daher gibt es natürlich nicht unbedingt Gatekeeper, oder das sollte es nicht geben, aber schon Leute, denen man das Vertrauen ausgesprochen hat, die natürlich auch mitarbeiten sollen und so weiter und so fort. Und damit immer guter Content rüberkommt. Was natürlich dann doof ist, wenn Content jetzt irgendwie nur von einer Person gesichtet werden kann. Ich glaube, das ist nicht so. Gesichtet werden darf. Ich glaube, das ist auch nicht so. Und freigegeben werden kann, darf. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ändert sich nicht durch diese Servicegruppengeschichte, weil dahin war, glaube ich, die Diskussion gerade noch. Servicegruppe, andere Gruppe, wie auch immer. Ich glaube, die Diskussion oder diesen Tagesordnungspunkt hat man eigentlich jetzt auch schon zu Genüge gemacht, oder? Sami, du bitte? Ja, danke dir. Ich bin jetzt in der Pressearbeit seit vor Anita Möllering. Und das, was zwischendurch gelaufen ist, war eine gut koordinierte, saubere und gut verteilte Pressearbeit. Mit Lektorat, mit allem, mit Ideengebern, mit jemandem, der Zitate genehmigt, also selbst Zitate seiner eigenen genehmigte, mit jemandem, der wie Anita dann Aktion quasi machte oder jemanden damit beauftragte. Und dann gab es zwei Bufos oder drei Bufos und noch Anita. Und die sagten dann, okay, kann raus. Und das Ganze ging meistens ruckzuck, weil es immer bei Pressemitteilungen von uns eigentlich so sein muss, dass es wirklich ganz, ganz zeitnah sein muss. Und mittlerweile kommt alles zu spät oder gar nicht. Und das ist ein Zustand, mit dem kann ich nicht leben. Grumpy? Genau. Unabhängig von einer möglichen SG- oder AG-Debatte, ich hätte nach wie vor ein sehr, sehr großes Vertrauen, gerade in das Bundespresseteam, wenn ein Bufo einen Text freigibt, sowie dann halt das gesamte Team, wie auch immer, wenn etwas erarbeitet wurde, das bleibe bitte dem Team selber überlassen. Da würde ich mich für das Presseteam gar nicht groß einmischen wollen. Aber wenn ein Teil des Bufos sagt, ist okay, so wie Sammy es auch gerade gesagt hatte, ist es okay. Und mögliche Folgedebatten möge dann auch der Bufo untereinander austragen. Um mal meine Meinung bitte auch einzubringen, ich hoffe, das ist okay für euch. Ich finde das auch eine durchaus gute Lösung, aber es ist ja nun so, dass Lilly als Mitglied des Bufos da quasi den Hut auf hat. Also sie ist ja die, die im Endeffekt sagt, okay, ihr habt das jetzt gemacht und raus damit, oder? Also das ist doch eigentlich alles machbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir drehen uns im Kreis und das halt nicht erst heute. Wollen wir mal Tacheles reden? Gerne, ja. Okay, Tacheles und ich nenne Namen und ich bin nicht höflich und ich bin nicht zurückhaltend. Das, was bisher läuft, und zwar unter Lillys Ägide, stinkt zum Himmel. Es werden Sachen, es wird behauptet, das ist nicht dran, das ist nicht wichtig, das machen wir nicht. Es wird nichts wirklich zeitnah rausgeschickt. Ich finde, das Ganze mutiert zur Ich-AG. Lilly ist nicht diejenige, die perfekt ist für Pressearbeit. Lilly ist nicht diejenige, die das alles einfach alleine machen kann. Und Lilly ist auch nicht diejenige, von der sich manche, die schon lange Pressearbeit machen, sagen lassen möchten, das geht nicht oder das machen wir nicht oder das wollen wir nicht. Okay, Sami, danke dir. Ich habe jetzt hier den Pirat Eiself. Ja, danke. Ich habe mal nur eine Frage. Also es sind ja Wir hören dich jetzt. Irgendwie hören wir dich nicht. Hört er mich jetzt? Ja, jetzt geht's. Ja, also erstens habe ich mal eine Frage zu dem Ablauf. Ich habe mir das jetzt eben angeguckt. Ihr unterhaltet euch immer über die Arbeitsweise und kritisiert Lilly. Warum Lilly vielleicht noch nicht da ist, Lilly hat heute Sitzung in Leipzig, deswegen mag das ohne weiteres sein, dass sie später kommt. Das, was mich aber wundert, ich gucke jetzt gerade mal wieder den Text an zu der Pressemitteilung, die heute eigentlich rausgehen sollte, wo wieder der große Aufreger ist. Warum haltet ihr euch nicht an die Regeln, wenn die Bundes-PM eingeschaltet wird, dass die Sachen auch über die Bundes-PM eingereicht werden? Ich habe eine Wortmeldung von Bastian und danach fände ich es interessant, wenn das jemand beantworten würde. Was auch immer Bundes-PM ist, aber Pressemitteilung habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Nee, also zunächst erstmal eine ganz grundsätzliche Sache. Also ich fände es sehr unschön, wenn man sich hier auf eine Person einschießt, die nicht selber anwesend ist. Und das sollte man vielleicht ein bisschen dezenter machen. Obwohl vielleicht genügend Anlass gibt, das kritisch zu reden. Deswegen war ja vorhin mein Vorschlag, dass man sich erstmal klar ist, für die in diesem Presseteam tatsächlich aktiv teilnehmen, was sie denn sind. Und da macht es schon einen Unterschied. Und das geht ja wie ein roter Faden seit langer Zeit hier durch, ob das jetzt hier als eine Servicegruppe verstanden wird. Und da gibt es dann einen Head of the Office, einen CEO oder was auch immer, der gibt da ständig Anweisungen. Ich glaube, in den vergangenen Jahren ist das ziemlich kollegial alles gelaufen. Natürlich ist klar, dass irgendein Bundesvorstand da vielleicht auch noch das letzte Jahr sagen möchte, damit da nicht irgendwie ganz böse Dinge verbreitet werden. Aber ich habe das auch noch in der Vergangenheit nicht wirklich gesehen, dass ganz, ganz, ganz böse Dinge verbreitet werden. Eher umgekehrt. Dass nämlich Bundesvorstände ihr Rechten quasi missbraucht haben, ihre persönliche Meinung einfach zu posten, was ja hier auch, wenn ich mich recht entsinne, zu einigen Diskussionen geführt hat. Ich glaube, wenn es ein Teambuilding geben würde heute, wo man sich dann sagt, das wären unsere Vorstellungen, das ist ja eigentlich mehr so eine Restauration, wäre es ein ganz toller Schritt nach vorne. Und da muss man eben überlegen, wie das in der Zukunft aussieht. Ein Bundesvorstand sollte froh sein, wenn er ein Team hat. Sollte nicht sagen, ja, das ist mir eigentlich Wurst, ich mache das sowieso irgendwie alleine. Das führt nicht dazu, dass es zur Zusammenarbeit kommt. Ich glaube, diese Frage müsstet ihr erstmal entscheiden. Danke. Danke, Bastian. Die Isanne ist als Nächste dran, dann der Grumpy. Und ich muss sagen, ich fände es ganz großartig, wenn wir dann doch wieder mehr zu den Tagesordnungspunkten zurückkommen würden, weil ich habe das Gefühl, das ist gerade, wir verdielen uns so ein bisschen. Ich wollte nur kurz die Antwort darauf geben mit den Pressetexten. Es gibt mehrere Wege. Man kann es eben an die Presse selber schicken, an die bekannte Adresse, die auch hier im Pad steht, weiter unten. Jetzt hat aber vor einiger Zeit auch Lilly das Presseteam, also eine DM-Gruppe fürs Presseteam auf Twitter nochmal eröffnet. Und da geht's auch manchmal, dass dann jemand in einem offiziellen Pressepad mit einem neuen Text kommt und den vorlegt. Von da aus wird's auch bearbeitet. Zuvor haben wir das im Mattermost gemacht, so dass es alle sehen konnten, nicht nur die in diesem Presseteam sind, also in der DM-Gruppe. Aber normalerweise läuft es so. Die Texte werden also nicht irgendwie privat erstellt, sondern Lilly wird da schon in Kenntnis gesetzt. Zwischenfrage, Isan, warum bin ich nicht in dieser DM-Gruppe? Das kann ich dir nicht sagen. Dachte ich mir, danke. Darf ich? Gerne, Grumpy. Um genau diese, das ist völlig normal, dass nach Wechseln kleinere Strukturhemmnisse auftauchen. Wir haben ja gerade eben schon mal gehört, halt zum Beispiel, es gibt Leute im Rahmen ihrer entschädigten Tätigkeiten, die sie machen, sei es halt in Stadträten, sei es in Kreisräten, wie auch immer, kommunalpolitisch, landespolitisch aktiv, dass bestimmte Dinge nicht zeitlich wahrgenommen werden können. Ich denke mal, das spricht sehr dafür, dass man sagt, es reicht also nicht eine Person aus von Seiten des BUFO, um Dinge freizugeben, damit nämlich bei Krankheit, Todesfall oder halt handelsüblichen Sitzungen Dinge liegen bleiben und auch um diese Person zu entlasten. Und zum Zweiten, Gilt das Gleiche für die Arbeitswege, denn um dienstintern, ich nenne es ganz bewusst Dienst, Projekte nachvollziehbar festhalten zu können, sind natürlich sogenannte DMs irgendwelcher Unternehmensgeschichten, wie es ist mir egal, ob das Facebook, Twitter oder irgendwas anderes ist, was zentralisiert arbeitet, nicht geeignet sind, gruppenarbeitsintern nachvollziehbar Prozesse und Entscheidungen zu gestalten. Von daher die Idee des MetaMost, welches ja dezentral anbietbar ist und halt auch verwendet wurde, eingeführt wurde, verwendet wurde und sich auch bewährt hat, würde ich dann doch vorschlagen, dies auch weiterhin zu behalten. Und von daher würde ich euch vorschlagen, diese Klamotte, wie sie momentan hier im Entwurf steht für die Struktur, zu beschließen, damit das Presseteam arbeitsfähig wird oder noch besser wieder arbeitsfähig wird, und bin dann jetzt auch wieder still. Danke, Grumpy. So, ich würde jetzt, wie gesagt, gerne zur Tagesordnung ganz normal zurückkehren. Und eigentlich geht es gerade um den Rhythmus, ob ihr euch wöchentlich trefft oder alle 2 Wochen oder von mir aus, wie oft ihr wollt. Natural Born Chiller, sag ja was. Ich höre nichts mehr, sagt keiner was? Nö, anscheinend möchte niemand plötzlich mehr was dazu sagen, wie oft ihr euch trefft. Also, wundert mich jetzt. Ich hatte vorhin schon was dazu gesagt, und zwar, dass ich es wöchentlich für besser halte. Ja, ich möchte nur eins zu sagen, solange die beiden nicht da sind. Es war der Wunsch auf jede Woche. Da hat die Chefin gesagt, ganz einfach, da hat sie nicht die entsprechende Zeit zu. So, deswegen möchte sie nur alle 14 Tage dabei sein. So, wenn die Leute was vorarbeiten möchten oder sonst was, passiert das, ist ja das Treffen möglich. So, die Frage ist aber, deswegen muss nicht jedes Mal die PolGF mit dabei sein. So, wenn die Arbeitswege, die vorgeschlagen worden sind, auch wenn ihr da nicht mit einverstanden seid, so, dann kommt auch eine Absage oder ein Nein vom Bundesvorstand. So, und darüber sollte im nächsten drüber entschieden werden, wie man damit umgeht, wenn so und so oft ein Nein kommt. Und wie gesagt, dann hat auch in den Pressepads oder sonst was der Bundesvorstand drin zu stehen und nicht eine Freigabe eines Landesvorstands. Da würde ich auch nicht draus erkennen, dass es eine Bundespressemitteilung bitte werden soll. In den Pads stehen Freigabeberechtigte. Okay, danke erstmal. Jetzt ist Isan dran. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich also in Zeile 71 und folgende so eine kleine Abstimmungsrubrik gemacht habe. Da kann sich jeder vom Presseteam eintragen. Und dann gucken wir mal, was diesmal bei rauskommt. Danke, Isan. Finde ich eine super Idee. Wird auch gerade schon von einigen gemacht. Und der Ronny ist dran. Ja, der Frank hat es ja vorhin gerade gesagt. 14 Tage ist möglich, dann ist jemand immer, also dann wäre Lilly, ich glaube, als Persona dabei. Wöchentlich ist aber auch möglich, weil dann wäre Lilly eben nicht dabei. Persönlich halte ich das jetzt nicht für ein Problem. Aber, also so jetzt als Diskussionsbeitrag, persönlich halte ich das nicht für als Problem, weil im Bundespresseteam sind ja Leute, denen man doch vertraut. Also die das dann doch schon schaukeln. Dann passiert doch wenigstens die Arbeit auch weiterhin. Und wir können tagesaktueller auf das politische Geschehen eingehen. Bastian, du bitte. Ja, ich glaube, das war nicht das Grundsatzproblem, was angesprochen wurde. Viele haben geklagt, dass PMs, Blogbeiträge, was sozusagen auf Halde liegen und da auch vergammeln. Dazu muss man auch gar keine Sitzung haben, jedenfalls nicht mit dem Bundesvorstand, sondern man müsste sich höchstens fragen, warum das da irgendwie an der Freigabe, der endgültigen Freigabe hapert. Ich glaube, das ist das viel größere Problem. Wenn jetzt Landesvorstände von mir aus auf andere Blocks ausweichen, ist das ja nur eine Notlösung. Und das war das, glaube ich, auch, was Tensor ein ganz klein wenig irritiert hat. Ich hoffe, es hilft nicht genug rausgedrückt, dass es hier zu einem quasi Stillstand gekommen ist, spätestens seit November des letzten Jahres. Und das ist ein Zustand, der gar nicht geht. Da muss man eine Lösung für finden. Danke. Danke dir. Da ihr ja jetzt diese Abstimmung im Pad hoffentlich macht als Mitglieder des Presseteams, hier ist als nächster Punkt, die Aussprache vom 1.3. wurde von den Entscheidern nicht wahrgenommen. Möchtet ihr dazu was sagen? Das habe ich nur informationshalber reingeschrieben und ich bin auch ein bisschen erbost darüber, dass diese Aussprache wieder nicht stattfindet, weil die Entscheider ja nicht da sind. Und ich würde damit schon den Vorschlag von Butze unterstützen, dass wir nächste Woche, egal wie der Rhythmus jetzt sein soll, eine außerordentliche Sitzung festlegen, wo das endlich mal finalisiert wird in die eine oder in die andere Richtung. Gut, Tensor, danke. Dann nehmt das bitte somit ins Pad auf und ja, ich denke, ihr macht das dann schon mit Verabredung, Einladung, wie auch immer ihr das regelt. So, Bastian hat jetzt nochmal die Frage nach der AG oder dem SG hier ja aufgeworfen. Wollt ihr dazu euch nochmal besprechen? Ist das für euch relevant tatsächlich? Dani, du bitte. Ja, ob das jetzt eine AG oder ein SG ist, das macht von der Konzipation, wie es in der Vergangenheit bei der Piratenpartei gehandelt worden ist, keinen Unterschied. Also da könnt ihr gerne auch noch... Jetzt hören wir dich gerade nicht mehr. Ja, Moment, ich habe gerade einen Link mir reinkopiert, auch im Wiki nachlesen. Da gibt es zu den Servicegruppen, da steht auch drin, dass die Servicegruppen sich selbst organisieren und allen Gliederungen der Partei selbstverständlich zur Verfügung stehen und also keine exklusive Geschichte des Bundesvorstands sind. Also die dahinterstehende Fragestellung, ob das Presseteam auf Bundesebene dem Bundesvorstand weisungsgebunden unterstellt ist, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die geklärt werden muss. Ob das jetzt eine AG ist oder eine SG, macht ja keinen Unterschied. Worauf es ankommt, ist, was für ein Geist da gelebt wird. Das könnt ihr aber vermutlich, ohne dass jemand aus dem BUFO, egal ob Lilly oder jemand anders, da ist, gar nicht jetzt so klären, oder? Tensor? Es geht doch prinzipiell nur um die Frage, dass der Bundesvorstand seine Rechte gewahrt sieht, dass er nicht einen Kopf für Dinge hinhalten muss, wenn hier irgendwelcher Blödsinn veröffentlicht wird. Darum geht es ja im Grundsatz. Und das ist im Prinzip durch ein Veto, das der Bundesvorstand einlegen kann, zu verschiedenen Texten eigentlich ganz klar geregelt. Und nebenbei gesagt ist dann natürlich auch ganz klar geregelt, dass man anhand der Vetos erkennt, ja, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist, was persönliche Meinungen sind und so weiter. Da kann man natürlich auch mal anhand der Vetos erkennen, wie so die politische Stimmung innerhalb der Partei ist. Also das ist so ein kleiner Hintergedanke von mir, den ich jetzt mit diesen Vetos dort verfolge. Aber es ist jetzt kein Hintergedanke mehr, ich habe mir offen ausgesprochen. Danke, Grumpy. Zum einen möchte ich kurz anmerken, ich sehe hier einen Namen in der Liste, der heißt Sebolino, ist ein Teil des Bundesvorstands, wenn ich mich nicht irre. Es kann auch sein, dass ich mich da vertue. Von daher, ich würde es halt unabhängig von der AG-SG-Debatte halt weiterhin so vorschlagen und so halten. Ein Mitglied des BUFOs gibt ein Dingen frei, was eh schon vorher innerhalb des gesamten Teams, nämlich ja teamtechnisch auch nicht jetzt eine einzelne Person, sondern mehrere Leute halt geschrieben haben, schlussendlich freigibt. Und wenn wir uns damit dann nach außen hin selber anzünden, haben wir irgendwas falsch gemacht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich gehöre tatsächlich eher zu den vorsichtigeren Leuten. Ich denke mal, wenn wir das halt über den Bufo hinweg verteilen, sollte das möglich sein, zukünftig zeitnah auch Blogbeiträge oder überhaupt Pressemitteilungen veröffentlichen zu können. Danke, Grumpy. Servulino, da du jetzt da bist, hallo erstmal. Magst du dich direkt mal einklinken in diese Debatte? Hi, ja, ich habe so viel vielleicht noch gar nicht mitgekriegt, was ihr bisher zu dem Thema schon gesagt habt. Deswegen bitte ich dann zu entschuldigen, wenn ich irgendwie jetzt unpassenden Unsinn sage, im Gegensatz zum passenden Unsinn. Tenzo, was du sagst, ist irgendwie richtig und teile ich auch so die, mit dieser Verantwortung, die letzten Endes übernommen wird, dass man die Rübe dafür hinhält und dass man dann irgendwie für Dinge einsteht, die man selber im Grunde genommen gar nicht verbockt hat, sollte das hier so sein. Mit dem Veto würde ich noch ein bisschen anders sehen, beziehungsweise ergänzen, dass natürlich nicht erst durch das Veto klar sein sollte, was der Bufo sollte, sondern dass es eigentlich auch vorher schon irgendwie, wenn man einfach miteinander spricht, ja schon der Fall ist. Das wäre also wirklich der letzte Worst-Case-Schritt, wenn das erst durchs Veto passieren würde. Aber oder man kann es auch aus normalen Weg der Eskalation sehen, jetzt ohne großes Drama. Das ist also, idealerweise sollte das vorher passieren. Was ich aber dann noch ergänzen würde, an Sinnhaftigkeit, die ich dann noch sehe oder was ich eigentlich auch so ein bisschen mit darunter verstanden habe, mit dieser Zusammenarbeit mit dem Bund ist, dass natürlich das durch die am besten informierteste Stelle eigentlich koordiniert sein sollte oder dass irgendwo ja letzten Endes Informationen zusammenlaufen sollten, dass nicht irgendwie der eine A sagt und der andere B. Und das wäre zwangsläufig ja bei der am besten informiertesten Stelle. Und die Frage ist, was wir uns halt überlegen, was der Knotenpunkt ist oder die Spinne im Netz, wo Informationen zusammenlaufen, an die man sich einfach wenden kann, an die sich dann ja irgendwie jeder wenden kann. Also nicht nur dann das Team Presse ÖA, sondern ja eben auch die Polgefs der Länder oder meinetwegen der KVs, wo eben gerade was Relevantes bei denen passiert, die das irgendwie gepusht haben wollen, wo die einfach auch mal Reichweite brauchen oder ähnliches, was einfach passt zu ja, zu Piraten und Themen und Wertvorstellungen und für etwas, was uns repräsentiert. Also das wäre eben noch der andere Weg, zu sagen, was ist denn jetzt hier eigentlich der Go-To-Place, hätte ich jetzt gesagt. Und da kam eben auch noch mit der Gedanke, als ich da irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt drüber nachdachte, dass die Polgefs ihrerseits ja eigentlich kein großes Interesse hätten, in der Vergangenheit die Veranstaltungen zusammenzulegen. Klar sind vereinzelt Leute da, aber die Polgefs der Länder beispielsweise wenden sich dann auch nicht unbedingt unmittelbar jedes Mal an das Team Öffentlichkeitsarbeit, sondern eigentlich schon in der Runde der Polgefs, dass die Dinge formuliert werden. Auch damit mag ich jetzt falsch liegen und das heißt auch nicht, dass die Dinge immer so sein sollten, aber da müsste man einfach auch eine bewusste Entscheidung treffen, wenn man da planhaft handeln will. Okay, danke Servulino. Da die Astrid jetzt auch da ist und auch nicht lange kann, wie sie schon geschrieben hat, liebe Astrid, dann sprich mal bitte. Ja, das ist an und für sich eine Sache, die ist kurz und trocken. Das hatte ich schlicht vergessen weiterzugeben in die größere Runde. Also ich habe von vornherein, als ich in den Bufo gekommen bin, gesagt, eigentlich, ich mache keine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, weil mir das nämlich zu viel wird. Ich habe Lilly dann eine ganze Weile zu helfen versucht und zum Teil war ich dabei sogar ganz erfolgreich. Allerdings ist es mir dann tatsächlich über den Kopf gewachsen. Ich habe mich also auch UFO intern und dann euch zur Kenntnis aus der Pressearbeit jetzt komplett rausgezogen, kümmere mich jetzt um das, was eben mein Kerngeschäft ist. Das sind die Programmkonferenzen und das ganze Drumherum-Getüdel. Und überlasse dann Presse- und Öffentlichkeitsarbeit denen, denen sie gehört, nämlich Lilly und Carsten. Ich wollte euch das nur erzählt haben, nicht, dass sich hier irgendjemand irrt und meint, ich hätte da noch Aktien drin. Habe ich nicht mehr so und da bin ich auch schon weg. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine erfolgreiche Sitzung. Danke, Astrid, und dir auch noch einen schönen Abend. Haben wir weitere Wortmeldungen zu dem Thema oder gibt es irgendeine Entscheidung? Also ich habe jetzt offen gestanden nicht das Gefühl, also ihr wollt es gerne mehr oder weniger alleine machen, aber so richtig kommen wir jetzt hier nicht vorwärts. Ja, auch ohne WM. Ich sage ganz einfach, dann muss man mal mutig sein, irgendwie was zu entscheiden. Also das Vertagen und dann nochmal vertagen und nochmal vertagen ist ja auch nicht so richtig zielführend. Ich glaube, es fehlt so ein bisschen der Mut zum letzten Schritt, ob man das Tensor-Konzept zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich es jetzt so ausgedrückt habe, annimmt und nicht und sagt, das ist jetzt unsere Bibel für die Zukunft, das können wir ausgestalten und dann beschließen wir das jetzt oder wir beschließen nichts. Also, aber irgendwas müsste schon passieren, da gebe ich dir völlig recht. Ich stelle mal eine Frage in die Runde an die Anwesenden, die alle gerne mitarbeiten möchten. Das Konzept, was auf der Marina vorgestellt worden ist, wer kann denn damit leben und würde auch nach diesen Regeln tatsächlich arbeiten wollen, weiterhin für die AG-Presse? Ich war nicht auf der Marina. Würdest du es bitte eben ganz kurz umreißen? Das kann man seit Wochen jetzt nachlesen. Es geht darum, dass nicht mehr so viele AGs Konzentrierung auf bestimmte Themen und Themensprecher konzentriert werden sollen. Dass in Anführungsstrichen ein Vetorecht des Bundesvorstandes akzeptiert wird, dass die Medien eingehalten werden. Und ich wiederhole nur mal, da ja auch hier einige da sind. Man hat sich auf der Marina darüber geeinigt, dass neue Wege eingeschlagen werden müssen, aufgrund des Wildwuchses, was wir innerhalb der Partei haben. Der Bufo sollte sogar einen Weg oder das Tool vorgeben, wie sich unterhalten werden soll. Und wie gesagt, persönlich muss ich dazu sagen, wenn ich ein Pad und ein Pressepad von irgendwo einem LV lese, wo sogar eine LV-Bestätigung drin steht, dann sehe ich mich nicht als Bufo dafür verantwortlich oder würde mich nicht dafür sehen, da eine Freigabe zu erteilen, damit dann derjenige, der die Webseite pflegt, diesen Beitrag übernimmt. Wutze, du bitte? Also ich glaube, Bastian, wir können hier nichts entscheiden. Also wir könnten schon, klar. Nur das käme einem Absägen von Lilly gleich und ich glaube nicht, dass das in unserem Sinne ist. Wir wollen schon in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. Nur dieses ständige Ausbremsen und Blockieren geht halt nicht. Und dieses ständige Ausbremsen und Blockieren würde, auch wenn wir uns jetzt für Tensors Vorschlag entscheiden, weiterhin passieren, weil es würde sich in der Arbeit von Lilly nichts ändern. So, mit anderen Worten, wir müssen mit ihr reden. Sie ist nicht da, wie gesagt, aus bekanntem Grund. Kann sie ja durchaus, es ist anders zu tun, überhaupt kein Thema. Aber, es geht so nicht. Ich muss mal sagen, wir brauchen schon dann diejenige oder die beiden Personen, in dem Fall Lilly und Carsten, die für die ÖA verantwortlich zeichnen. Ja, und dann müssen die beiden sich einfach bis nächste Woche Montag mal entscheiden, was wollen wir machen, wie wollen wir es machen, weil es läuft ja irgendetwas nicht. Es gehen Pressemitteilungen, wie auch immer, nicht raus. Und dann können wir hier entscheiden, was wir wollen. Wir können es auf den Kopf stellen, Scheiße brüllen, es passiert nichts. Darf ich da gleich mal einhaken? Also nur ganz kurz dazu. Also das mit dem Veto war so zu verstehen. Ich will auch nicht unbedingt einen freigabeberechtigten Bufo haben, sondern ich will dem Bufo die Chance geben und auch eine zeitlich limitierte Chance, weil sonst der Nachrichtenwert leidet, einen Artikel abzulehnen. Das meine ich mit Veto. Und es würde sich schon eine ganze Menge ändern, wenn der Vorschlag so oder so ähnlich, wie er jetzt dasteht, angenommen würde, weil dann wären wir sofort in der Lage, im Team zu entscheiden, indem wir einfach Punkte vergeben, ob der Artikel rausgeht oder nicht. Und dann ist er raus. Ja, das ist schon klar. Wenn das so ist, dann frage ich mich, wenn wir tatsächlich Lilly und Carsten haben, wo ist Carsten? Und zwar jedes Mal. Und warum werden solche Artikel, die vor der Öffentlichung stehen, nicht so schnell zumindest gelesen, dass das Veto oder das Go dann auch pünktlich und zeitnah kommt? Ich glaube, die haben auch noch einen Brötchenjob. Erstens das. Zweitens ist es einfach so, diese Übertragung von Astrid auf Carsten hat ja jetzt erst die letzten Tage oder Wochen stattgefunden. Die Diskussion geht ja jetzt etwas länger. So, und wie gesagt, Themenbereich, wie gesagt, alle, die bei MetaMost da sind, können sich die Pets angucken. Und dann kann jemand, wenn man es sogar täglich mitliest, da kann jeder sich mal eine Entscheidung treffen, ob ich als Bundesvorstand sagen würde, da muss ich jetzt handeln oder nicht. Und ich sage ganz einfach nein. Danke. Bevor das jetzt weiter abdriftet, ich denke, es herrscht auch Konsens darüber, dass es jetzt ohne Lilly und Carsten eigentlich an der Stelle kein Weiter so richtig gibt. Ich habe noch eine Wortmeldung von Mariesa und von Danny und danach würde ich dann gerne in der Top weitergehen. Ist das in eurem Interesse? Ja, also ich möchte einmal da was zu sagen, was Eisel vor 10 Minuten ungefähr zum 3. Mal gesagt hat. Erstens mal ist das, was er angeführt hat, was auf der Marina besprochen wurde, hat überhaupt nichts mit Pressearbeit zu tun. Er ist auch nicht im Presseteam. Es wurde... Hallo? Hört man mich noch? Jetzt ja. Okay. Es wurde gefragt, dass aus den Landesverbänden Pressemitteilungen eben ins Presseteam gegeben wird, überhaupt aus den Landesverbänden Anregungen für Pressearbeit. Und da kann er sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wenn ich BUFO wäre, würde ich Nein sagen. Das ist Blödsinn. Klar ist, dass wir mit dem Bundesvorstand zusammenarbeiten müssen. Das will auch jeder. Nur müsste dazu halt auch irgendjemand mal da sein. Und heute ist, soweit ich weiß, die reguläre Sitzung. Es kann halt nicht sein, dass wir jetzt, glaube ich, die 3. Sitzung haben, in der wir das Gleiche durchkauen und nichts passiert. Also sollte sich vielleicht zumindest mal das Presseteam auf irgendetwas einigen, dass wir dann mit einer Stimme mit dem Vorsitzenden, der für die Pressearbeit zuständig ist, sprechen können. Und der Carsten ist nicht neu als verantwortlich für Presse, der ist immer schon verantwortlich für Presse als 1V. Oder mitverantwortlich, wenn Lilly das jetzt macht. Danke, Mariesa. Danny? Ja, ist halt die Frage, wie denn die Strukturen in Zukunft aussehen sollen. Weil ja, klar können wir uns auf irgendwas einigen hier, das haben wir auch schon 5-mal vorher getan. Das bringt halt nichts, wenn der Bundesvorstand das Gegenteil will. Also, und außerdem müssten wir uns halt auch überlegen, wenn wir nicht mit den Landesverbänden zusammenarbeiten, so wie es momentan der Fall ist, sind wir denn überhaupt in der Lage, überhaupt genügend Presseresonanz allein als Bundesverband zu produzieren, um überhaupt öffentlichkeitstechnisch überhaupt aufzufallen? Ist da denn überhaupt genug da? Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Thomas Ney. Ja, ich wollte nur ganz kurz mal anmerken, das Problem häufig eben auch gar nicht ist, dass manche Sachen zu langwierig sind oder sowas, sondern auch hochgradig parallel gearbeitet wird und redundant und überflüssig, dass es manchmal auch Themen gibt, da arbeiten 3-4 verschiedene Gruppen daran, irgendwie eine Pressemitteilung, Blogbeitrag, was auch immer zu verfassen. Also ich bin da auch so ein bisschen bei Pirat Eiself. Ich kriege das ja auch manchmal so am Rande mit, was da teilweise alles an Pet-Wildwuchs kursiert, der da gerade in Arbeit ist. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da Entscheider wäre, was ich, muss ich sagen, auch dann zum Glück nicht bin, hätte ich da auch ein bisschen Probleme, da dann jetzt auch zu entscheiden, okay, wann ist denn hier überhaupt der letzte Bearbeitungsstand erreicht? Gibt es dazu vielleicht noch 3 weitere Sachen in Arbeit? Dass natürlich jeder, der da Arbeit investiert und einen Text verfasst, natürlich ein großes Interesse daran hat, dass der überhaupt erscheint und auch noch zeitnah erscheint, das mag zu verstehen sein. Aber wenn dann man eine Anlaufstelle ist für verschiedenste Gruppen, die zu denselben Themen parallel arbeiten, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass da eine schwierige Situation bei der Freigabe entsteht. Danke, Thomas. Sebolino. Ja, ich muss zwar nachher dann weiter in eine Sitzung springen, aber ich wollte gerne noch mal eine Sache sagen. Und damit mag ich natürlich falsch liegen, aber was einfach so mein Eindruck war, und der hat natürlich auch so ein bisschen was von der Seitenlinie, ja. Aber um es mal so ein bisschen aufzurollen, mein Eindruck dieser ganzen Geschichte für Selbstständigung, SG, unabhängig vom BUFO und das Ganze drumherum, ist ja eigentlich eher so der Geschichte geschuldet, dass Lilly in ihrer Herangehensweise und ihrem Stil doch mal ein bisschen robuster, hartnäckiger und forscher war und den einen oder anderen dabei vor den Kopf gestoßen hat. Vor dem Hintergrund entstand dann das, wir lassen uns hier gar nichts sagen, Prinzip. Aber an sich gab es doch in vielen Punkten Übereinstimmung in Bezug auf die Strategie, dass man gesagt hat, Mensch, lass uns doch mal schauen, dass wir da eher das bisschen Piratige hervorkehren oder da eben die Piratenwerte nach außen nochmal schreiben oder einen Beitrag überarbeiten und sowas. Wo an sich, ja, glaube ich, mal inhaltlich gar nicht so groß die Differenzen waren. Ja, das ist eigentlich eher so ein, dass das Ganze ein bisschen aus dem Stil geboren ist. Das ist so ein bisschen, habe ich im Hinterkopf, und damit mag ich natürlich falsch liegen, ja. Aber so viel Regelungs- und Änderungsbedarf, vielleicht ist es auch der Grund, warum man sich da ein bisschen schwer tut, damit jetzt irgendwie groß was zu entscheiden, weil wenn man was entscheidet, man auch dann in der Regel nicht unbedingt bei dem liegen will, wie es bisher war, ja. Aber das ist eher so eine stilistische Frage auch, und wir können nicht mit jeder, also so eine Entscheidung an sich ändert vielleicht nicht unbedingt was am Miteinander oder Tools, und ob es jetzt MetaMos ist oder nicht, nichts am Miteinander, oder ob es wöchentlich oder halb zweiwöchentlich ist, auch nicht. Aber so, ich denke, dass irgendwie so für den Frieden das gemeinsame soziale Miteinander irgendwie klappen sollte, und das werden wir unter Umständen wirklich mit einer Entscheidung nicht hinkriegen, müssen wir halt eben ja, schon, dass die einzelnen Positionen da oder in dieser Abgrenzung und diesem Freiheitswunsch, sich vom Bufo zu befreien, eben nicht nur darauf zurückzuführen ist, sondern eben auch anders. Und da tue ich gerne, was ich kann. Das wollte ich nur mal in den Raum stellen, weil ich denke, dass doch so in der Genese des Problems das auch eine Rolle gespielt hat. Danke, Servolino. Gleich, Sami, es gibt noch zwei weitere Wortmeldungen. Ich fände es cool, wenn du warten könntest bis dahin. Immer natürlich. Danke dir. Servolino, das klingt super, gerade auch wenn du sagst, du würdest dich anbieten, da unter Umständen zu helfen. Danke dir. So, Danny und dann Ysan und danach Sami. Ja, zu dem Thema, haben wir denn so viele hunderte von Leuten, die ganze Zeit Artikel einreichen, sodass eigentlich ein Überfluss an Themen da ist? Nee, das ist nicht die Situation. Die letzte Pressemitteilung, die rausging, die ging im Januar raus, ja? Haltet euch das bitte vor Augen. Der letzte Artikel ist auch schon wieder über eine Woche alt. Das ist etwas, damit können wir nicht in der öffentlichen Debatte irgendwo mitspielen. Da finden wir nicht statt. Wir zu Sachen, zu Themen wie GroKo oder Digitalministerien oder sonstigen Sachen, da sagen wir momentan nichts zu. Da ist keine politische Kommunikation zu egal welchem Thema momentan vorhanden. Und das ist halt die Frage, ob uns das als Partei genug ist. Ist das was, wo wir sagen, ah, cool, das ist ausreichend, wenn die Presse was wissen will, dann kommt die schon zu uns und fragt uns, oder muss da auch was von uns kommen? Ysan? Ich wollte noch auf etwas antworten, was Thomas Ney vorhin gesagt hat. Er meinte, dass eventuell mehrere Leute an einem Thema sitzen und dann eben mehrere Pads zusammenkommen. Thomas, ich weiß, du bist, aus welchen Gründen auch immer, auch in dieser DM-Gruppe der Bundespresse, und du hast mitgekriegt, dass da etliche Pads eingereicht wurden, und zwar nicht von verschiedenen zum gleichen Thema, sondern da haben mehrere Leute an einem Pad gearbeitet und das Ganze war soweit fertig. Also es ist nicht so, dass sich hier doppelt gemoppelt wird oder vierfach gemoppelt wird. Es ist so, dass die Pads einfach nicht rausgehen, dass da nichts weiter geschieht. Und das weißt du, denn du bist in dieser Gruppe. Thomas, magst du was dazu sagen? Ja, in dem, was Ysan gesagt hat, hat sie recht. Da geistern durchaus vereinzelt immer mal wieder Pads zu einzelnen Themen, die auch in der Gruppe jetzt für sich genommen nicht redundant sind, die auch mit Sicherheit gute Texte haben. Ich sehe ja, was da aus Brandenburg teilweise kommt und so, die man, von denen ich durchaus der Meinung bin, dass man sie veröffentlichen könnte. Das ist auch gar nicht die Frage. Das Problem ist eher, dass wir hier über zig Kanäle das alles irgendwie rausblasen, dass jeder irgendwie mal anfängt und am Ende wenig rauskommt, was einen fertigen Stand hat, sodass man es tatsächlich eins zu eins veröffentlichen könnte. Also ich habe mir diese Pads, die Ysander angesprochen hat, zum Teil auch angesehen, und da ist nach stundenlanger Textfrickelei irgendwie immer noch Arbeit im Gange, sodass man mitunter dann eben auch Probleme hat zu sagen, wann denn nun endlich der endgültige Status erreicht ist, dass man es raushaben möchte. Also es gibt in meinen Augen hier total viele Baustellen, und ja, wir müssen uns tatsächlich irgendwie auf eine Struktur einigen, wie das Ganze, auch wenn Butze sich da jetzt wahrscheinlich gleich wieder in die Tischkante beißt, auch soweit irgendwie formalisiert werden kann, dass man auch dann irgendwann einen Status erreicht, der freigabefähig ist und nicht irgendwie immer so ein Work in Progress hat, der sich immer noch verändert. Also das sehe ich ja an dieser komischen DM-Gruppe da auch. Deshalb habe ich mich da sehr zurückgehalten. Danke, ganz Thomas. Kurz, warte noch ganz kurz eine Sache zu den redundanten Texten. Die gibt es durchaus. Also das war jetzt natürlich in dieser komischen, ominösen Twitter-Gruppe nicht redundant. Ich weiß aber, dass es verschiedene Themen gibt, wo am Ende die Frage war ja, in welchem Pad arbeiten wir nun eigentlich weiter, weil drei Landesverbände dazu was angefangen hatten. Also das ist in der Tat schwierig. Das sind natürlich alles für sich genommen irgendwie Einzelfälle, aber der Workflow an sich, der funktioniert eben. Okay, danke Thomas. Sami, ich habe dich nicht vergessen, sorry. Magst du noch was sagen? Du bist ein Schatz, ja, danke. Ich habe ja den großen Hang, mich besonders beliebt zu machen durch so undeutliche Ansagen. Was ich hier feststelle, und das ist nicht das erste Mal in dieser Redaktionskonferenz, wir tun alle so, als müssten wir jetzt Pressearbeit neu erfinden, als hätten wir nicht eine Partei seit 2006, ne? Also wir gehen ins 12. Jahr oder sind im 12. Jahr und wir haben zwischendurch immer hervorragend laufende Pressearbeit gehabt. Das heißt, im Moment sitzen hier Leute, die können gerne schreiben und die tun das auch gerne. Dann wird irgendwo was geschrieben, aber und dann passiert nichts. Das ist das ungeheuer Ärgerliche. Wir haben niemanden, wie mal Anita Müllerin, die sagt, das muss jetzt aber eilig raus. Oder überhaupt auch jemanden vom BUFO, der sagt, los Leute, setzt euch hin, wir brauchen ganz dringend, ganz eilig eine Pressemitteilung für die Digitalstaatsministerin im Kanzleramt. Es gibt haufenweise Themen, das sind auch noch unsere Themen und wir halten einfach die Klappe. Ich bin da fassungslos. Und dann so ein bisschen was in der DM-Gruppe und dann ein bisschen was in MetaMost, das kann es doch nicht sein. Wir können das doch eigentlich. Das ist aktive Sabotage. Danke, Sami. Ich bin auch der Meinung, wir können das eigentlich, ich beziehe mich jetzt mal mit in dieses Wir ein. Und ich habe mir auch den Strukturvorschlag angeschaut und ich glaube, wahrscheinlich wolltet ihr eigentlich auch gerne darüber reden. Ich habe jetzt noch ein paar Wortmeldungen, würde die Leute auch gerne noch zu Wort kommen lassen. Aber dann machen wir mal weiter, weil wir sind jetzt schon eine Stunde hier dabei und irgendwie drehen wir uns im Grunde im Kreis. Isan. Ja, meine Anmerkung, zum einen dieser redundante Text, Thomas, den du vorhin angesprochen hast, das war nur einmal. Ansonsten kommt das eigentlich eher selten vor, aber wir haben fleißige Leute, die was schreiben und die gut schreiben. Und normalerweise, früher hat das so funktioniert, wir waren im MetaMost, wir hatten da verschiedene Kanäle. Das heißt, wenn ein Pad wirklich fertig war, wurde es in den Kanal Lektorat verschoben, dann wussten die Lektoren, da ist ein Pad, wir müssen lektorieren. Wenn das dann zweimal durch war, wurde es in die Freigabe gegeben. Und von der Freigabe, wenn die dann durch war, wurde es in Veröffentlichung gegeben. Da konnte jeder immer sehen, was los ist. So eine DM-Gruppe auf Twitter ist total unübersichtlich, wenn da auch noch diskutiert wird, und das wird es, dann weiß man überhaupt nicht mehr, was ist jetzt eigentlich für die Arbeit ausschlaggebend und wo fängt die Diskussion an und wo hört sie überhaupt mal wieder auf. Das ist der zweite Punkt, der das erschwerend ist. Und abschließend würde ich gerne noch sagen, ich, wenn wir heute abstimmen müssten, ich würde für Tensors erarbeitete Struktur stimmen. Danke, Isan. Ich habe jetzt hier noch drei Wortmeldungen und dann würde ich sagen, gehen wir doch tatsächlich mal zu dem Strukturvorschlag. Ja? Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Ich habe jetzt hier als Nächsten den Bastian. Ja, danke. Ich finde es ja spannend, wenn, also diese Twitter-DM-Gruppe finde ich sowieso unglaublich spannend, weil unglaublich transparent. Das war ja mal unser Anspruch. Aber gleichwohl, was auch immer da besprochen oder gehandelt wird, ich nehme mal zur Kenntnis, dass hier gerade vorgetragen worden ist, es gibt hier überhaupt keine Struktur. Anita Müllering war irgendwie vielleicht die Letzte, wir hatten mal Pascal Hesse, da hat es auch eine Struktur gegeben. Es gibt, soweit ich informiert bin, ganz gute Arbeitsabläufe. Die funktionieren normalerweise oder haben über all die Jahre irgendwie ganz gut funktioniert. Die wurden immer wieder amendiert, aber prinzipiell, es ist auch gerade, wie Isan besprochen hat, gibt es da einen klaren Workflow. warum der jetzt nicht mehr funktioniert, warum der Workflow in eine Twitter-DM-Gruppe verlegt worden ist, wo der ganze normale Quatsche, jeder weiß, wie Twitter-DM-Gruppen ausufern, verlegt worden ist. Ich habe eine Vermutung, warum das so ist, aber es hilft ja nicht. Das Beste ist, wenn man einen klaren Workflow hat und den entsprechend auch abarbeitet, dann kommt man sich überhaupt nicht in die Quere. Und es mag ja auch Pads geben, die Vorbereitungspads sind und so weiter, aber da gibt es eben finalisierte Pads. Auch das funktioniert nach dem Workflow. Und man möge mich dann korrigieren, wenn das jetzt eine Erfindung von mir ist. Dankeschön. Danke, Bastian. Ich habe als Nächsten eine Wortmeldung von Mick McBurns, bitte. Ja, guten Abend alle. Ich war nicht lange draußen aus dem Presse. Ich war in der Team letztes Jahr mit dem Paki und sowas eine Weile. Ziemlich viel mitbekommen und wir haben sehr viel Arbeit investiert und das Matemos-System funktioniert sehr gut. Jetzt eine Frage in die Runde. Ist es vielleicht möglich, dass diese Twitter-DM irgendwo verbindet, schnellstmöglich mit dem Matemos, dass da Transparenz reinkommt in die Sache, dass da Ruhe einkehrt, schnellstmöglich? Da kann mal jemand von der Technikteam das ansagen, ob das möglich wäre. Denn wir wirklich ein großer Erfahrungsschatz, der mitliest. Und ich bekomme auch per E-Mails, wenn eine Matemos-Meldung da ist, kriege ich das sofort per E-Mail. Und das kriegen viele im Team und können da mitlesen und können notfalls Bremse ziehen oder Lob austeilen oder sagen, ja, das ist super. Geile Idee oder whatever, je nach Situation. Ne? Danke. Eigentlich wäre Danny jetzt dran. Danny, ist es okay, wenn die Isanne, die hat gefragt, ob sie Mick antworten darf. Ist das in Ordnung für dich? Ja, klar. Danke dir. Isanne? Dankeschön. Mick, du hast völlig recht, das mit MetaMods hat wunderbar funktioniert. Es funktioniert jetzt nicht mehr, und ich will jetzt keine Namen nennen, weil bestimmte Teile des Buchos MetaMouse leider Gottes eher bestreiken. Das drücke ich jetzt mal ganz freundlich aus. Ist leider so. Danke, Isan. Danny, jetzt du bitte. Ja, diese Strukturdiskussion ist ein bisschen dadurch losgetreten, dass halt an den Arbeitsprozessen, so wie wir sie letztes Jahr festgelegt hatten, Veränderungen stattgefunden haben, zum Beispiel mit der verpflichtenden Schlussredaktion, zum Beispiel mit der DM-Gruppe und ich weiß nicht, wie ich jetzt zum Beispiel irgendeinem Landesverband kommunizieren kann, wie er jetzt im Bund eine Pressemitteilung veröffentlicht. Das weiß ich momentan selbst nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und da vielleicht nochmal, dass wir einfach mal festhalten, dass der Bundesvorstand Arbeitsprozesse definiert und veröffentlicht. Weil ja, wir können uns für das System vom Tenso entscheiden, aber wenn der Bundesvorstand das halt nicht so akzeptiert, dann ist es halt nicht so in der momentanen Situation. Okay, danke. Möchte dazu gerade noch jemand was sagen? Sonst würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt dann doch mal zum Strukturvorschlag über. Okay, dann haben wir es jetzt anscheinend doch schon geschafft. Habt ihr euch denn das Pad alle mal angeguckt? Es steht auch schon, es herrscht größtenteils Konsens im Presseteam. Also müssen wir vielleicht darüber auch gar nicht mehr so viel reden. Möchte jemand was sagen? Ja, vielleicht als Anmerkung für diejenigen, die es nicht durchgelesen haben, weil es ist doch ziemlich viel Text. Das ist, so wie Tensor das aufgestellt hat und wie dann ein bisschen dran gefeilt wurde, bietet es wirklich für jede Möglichkeit, der Bufo kann da mitreden, das Presseteam kann mitreden, jeder hat quasi die Möglichkeit zu sagen, das ist so oder so nicht okay, es gibt so eine Art Punktevergabe, das heißt, da ist die Möglichkeit, dass wir breit gefächert sind und dass trotzdem Qualität erhalten bleibt, für mich eigentlich wirklich gegeben. Danke, Isan. Danny? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich die Lösung ist, da jetzt eine Komplexitätsstufe draufzusetzen zu der Komplexität, die wir momentan haben. Wir haben momentan mit einer niedrigeren Komplexität schon Probleme. Und jetzt noch eine Aufteilung in Old Media und New Media. Wir sind nur 5 Leute. In wie viel wollt ihr die aufteilen? Wie gesagt, das Ganze ist lediglich ein Vorschlag, den ich in 2 Stunden zusammengeschrieben habe. Das kann natürlich bei weitem nicht das Endprodukt sein. Deshalb rufe ich jetzt auch nochmal alle dazu auf, das so zu verfeinern. Also mir geht's primär um die Präambel. Unter der Bedingung wäre ich auch bereit, formell wieder Mitglied des Teams zu werden. Bin ich ja im Moment nicht. Ja, das ist so das, was mir vorschwebt. Darf ich noch was sagen? Ja, klar, gerne. Oh, jetzt gleich, gut. Was mir auffällt, wir scheuen uns so sehr zu sagen, dass wir innerhalb einer Struktur ja mittlerweile schon lange festgestellt haben, wenn jeder zuständig ist gleichermaßen, ist im Endeffekt keiner zuständig. Das heißt, bei uns, wir machen und Teamarbeit ist toll, aber dann kommt das Übliche, irgendjemand wird es schon machen, bloß gerade ich nicht. Wir müssten irgendwo auch schon festlegen, dass irgendjemand für die Pressearbeit innerhalb der AGÖA oder innerhalb des Teams dann auch der Ansprechpartner ist für uns alle. Jemand, der auch auf dem Schirm hat, was dringend raus muss, was eilig muss, der auch Druck machen kann. Also jedem das Gleiche zuzugestehen, wenn es dann hinterher keiner macht, halte ich für einen Fehler. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Hast du, Sami. Vielen lieben Dank. Gleich, sofort. ich muss dir da echt beipflichten. Moderation hin oder her. Es ist tatsächlich so, ne? Das ist dieses typische, jemand müsste mal. Und Tensor hat jetzt schon angemerkt, deshalb gibt es den Koordinator. Ich habe jetzt Wortmeldungen erst von Danny und dann vom Eiself, bitte. Also, deswegen gibt es den Koordinator, aber momentan gibt es den Koordinator halt eben nicht. Das ist ja Teil des Problems. Im letzten Jahr hatten wir Koordinatoren für unterschiedliche Bereiche, unter anderem Redaktionsleitung, Webseite, Social Media, die dann diese Bereiche aktiv bespielt haben und im Endeffekt auch die Verantwortung übernommen haben. Die hatten dann natürlich Leute um sich herum, die die durch ihren Einsatz wieder mitgenommen haben und dann die dann mitgearbeitet haben. Aber sie selbst haben immer darauf geachtet, dass dann Dinge erledigt werden. So. Und diese Leute sind uns komplett weggebrochen. Das heißt, mit was ihr jetzt zu tun habt, ist die Ebene drunter, die bisher gewohnt war, mit diesen Teamleitern dieses Gesamtkunstwerk Piratenpartei Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten. Und so sind in der jetzigen Situation halt einfach ganz, ganz, ganz viele Aufgaben, die vorher von dieser Teamleiterebene erledigt worden sind, werden momentan nicht getan und finden nicht statt. Und da ist auch niemand, der sich verantwortlich fühlt. Und ist halt eher die Frage, wie wir halt das wieder gefüllt bekommen, beziehungsweise dafür eine Lösung bekommen. Weil das anders zu benennen, schön und gut, aber das macht ja nicht dann plötzlich, dass da jetzt jemand auftaucht. Danke, Danny. ISF? Ja, übrigens, ich bin der Frank. Zu Tendermann habe ich eine kurze Nachfrage. Punkt 7 schreibt er ja eindeutig, die Entscheidung über die Veröffentlichung auf Blogs oder als Pressemitteilung von Inhalten fällt das Team mit einfacher Mehrheit. Das ist ja definitiv nicht gegeben, weil aktuell der Vorstand bzw. in Person Lilly und bis vor kurzem Astrid ja gesagt haben, die letzte Abnahme und die Freigabe für Webseite und für Versendung gibt der Bundesvorstand von sich selbst. Deswegen eine Frage hier in die Runde. Ist das eine Mindestvoraussetzung, die für jeden erfüllt sein muss? Weil dann kann man ja in das Gespräch gehen. Oder ist es auch akzeptiert, dass das Bearbeiten, das Vorbereiten und sonst was vom Team selbstständig läuft, aber das, wie es ja im zweiten Satz ist, wenn ein Veto kommt, kommt eben Veto. Mariesa? Ja, also erstens, Astrid war nie dafür verantwortlich. Es war, wenn überhaupt, Lilly, die das letzte Wort hatte. Und danach Carsten. Es gibt ja auch Freigaben in den Pad von Freigabeverantwortlichen. Und selbst wenn die alle gegeben waren, hört man mich? Ja. Wenn die alle gegeben waren, blieben Dinge liegen. Es geht nicht darum, dass Astrid und Lilly das letzte Wort haben müssen, wie Frank das immer wieder betont. Das ist so einfach nicht richtig. Jetzt hören wir dich leider nicht mehr. Ja, ich habe Probleme. Es scheint nicht immer zu funktionieren. Moment, jetzt frage ich mal in die Runde. Also ich bin jetzt mehrere Wochen jetzt hier gewesen. Bei allen Beiträgen, die in den letzten Wochen immer wieder zu Aufregung gesorgt haben, war das Veto von Lilly nicht von der Gruppe akzeptiert worden. Ja, und was hat das dann mit Astrid zu tun? Ja, also wie gesagt, ich habe es vor Anfang Januar, da war ja die Diskussion, da hieß es, wir besprechen das auf der Marina. So, und sie hat es ja eben selbst gesagt. Sie war eigentlich nicht dazu und hat sich jetzt darauf spezialisiert, ich sag jetzt mal, die Programmkonferenz zu machen. Bisher war Astrid immer noch stellvertretende PolGF. Ja, das ist sie auch und immer noch. Das hat aber nichts mit der Presse zu tun. Und laut Strukturordnung des Vorstandes ist die Pressearbeit und die ÖA-Arbeit auf die beiden PolGFs übertragen worden. Nein. Alles klar. Ich nehme jetzt mal den Bastian dran, damit wir hier beim Weiterkommen. So. Ja, ich versuche das ja auch mal wieder zurückzuführen. Also zunächst erstmal gibt es tatsächlich mit dem Vorschlag von Tensor einen gewissen Paradigmenwechsel. Das gibt es in Behörden mittlerweile auch, nämlich dass, wenn sich bis zum so und so vierten keiner meldet, ist der Antrag automatisch genehmigt. Ich halte das für tatsächlich den sinnvolleren Weg. Das muss jetzt nicht immer um Stunden gehen, da kann man jetzt nicht einen anderen Zeithorizont vorstellen, aber gleichwohl Sachen fertig zu machen, die einfach rausgeschickt werden können und dann kommt dann nach Tagen der Nachfrage, ach nee, das fand ich jetzt nicht gut, ich habe mir das jetzt anders vorgestellt, also typische weiche Argumente, keine harten Fakten, sondern weiche Argumente nach Befindlichkeit, ist total demotivierend. Und der Frank war ja auch, wie er gerade gesagt hat, ist ja seit einigen Wochen bei diesen Redaktionssitzungen dabei, dann wird man doch wohl festgestellt haben, dass die immer sehr einseitig geworden ist. Es gab eine Vortragende und da hat keiner darauf geantwortet. Das hat doch einen Grund. Und ich glaube, man kann am besten ein Team motivieren, wenn man ein Team selbstverantwortlich arbeiten lässt und einfach arbeiten lässt und ein gewisses Vertrauen in ein Team investiert. Und wenn das Team das Vertrauen nicht rechtfertigt, wird man sehr schnell feststellen und dann ist das eben endet das mit den üblichen Konsequenzen. Aber im Team grundsätzlich zu sagen, na ja, also ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ich mache das aber so dann, wie ich will, ist ein ganz schlechter Weg für ein Team. Dann brauche ich kein Team. Dann stehe ich auch alleine da und das ist der Fakt. Also der Status quo jetzt. Viel besser wäre es, wenn man, wie auch immer, den Vorschlag hier zur Struktur wirklich näher beleuchten würde und sagen, ja, nicht alles ist da auch in Gold gegossen, sondern das ist erstmal ein zielführender Vorschlag, um wieder auf die alte, bewährte Arbeitsweise zurückzukehren. Und dann kann man noch ein bisschen amendieren, wer macht denn da was? Muss das jetzt Zop Group heißen oder so? Das kann man ja noch ein bisschen ausfeilen. Das lebt ja, das Konzept. Da würde ich aufrufen, dass ihr sagt, ja, okay, das ist ein Konzept, damit können wir ganz gut leben. Wir machen uns nochmal in der Woche Gedanken drüber und feilen dann noch ein bisschen daran rum. Das ist eine gute Arbeitsgrundlage. Und dann schauen wir, dass wir als Team wieder zusammenwachsen und uns als Team selber motivieren können. Anders wird es nicht funktionieren. Dankeschön. Danke, Bastian. Tensor? Das hat sich eigentlich erübrigt. Der Bastian hat alles gesagt. Also vielleicht nur noch zu der Freigabe nochmal mit dem Punktesystem. Es geben 4 Leute mindestens einen Punktwert ab zwischen 1 und 5. Wenn der Punktwert im Durchschnitt über 3 liegt, ist das Ding fertig und geht raus. Liegt er unter 3, ist es halt nicht fertig und geht nicht raus. Und da kann sich jeder dann auch im Team einbringen mit seiner Wertung, ja, und da kriegt man eigentlich einen ganz guten Durchschnitt von Meinung dann auch auf die über die Presse raus. Danke dir. Frank, wolltest du jetzt gerade was sagen? Ja, ich hätte gerne kurz vom Zensor gewusst, wo steht das mit dem Punktesystem in diesem Arbeitspad? Da müsste ich jetzt selber gucken, aber das mit der einfachen Mehrheit, kann sein, dass da noch irgendwie alter Text drin steht. Ist aber drin. Also ich habe es auch gelesen. Okay, ich sehe es, 130. Okay. Habt ihr noch Gesprächsbedarf jetzt aktuell zu dem Strukturvorschlag? Wutze hatte ja noch einen Alternativ- oder einen Ergänzungsvorschlag gemacht. Den sollte man einfach mit einarbeiten, meiner Meinung nach. Bin ich jetzt auch noch nicht dazu gekommen, das mir mal näher anzugucken. Aber zumindest ist der Vorschlag von Wutze, auch wenn er ziemlich alt ist, würde vielleicht viele Probleme, die der Danny vorhin angesprochen hat, auch ein bisschen besser fokussieren. Was der Danny gesagt hat, ist ja richtig. Also mir ging es wirklich nicht um eine Verkomplizierung, sondern mir ging es eher um eine Vereinfachung. Da bietet der Text von Wutze vielleicht noch ein bisschen Stoff, wie man das dann genauer macht. Ja, also das ist ein Rohvorschlag, der muss ausgefeilt werden. Aber ich bin jetzt nicht der, der jetzt gerne von A bis Z alles macht, sondern ich hätte schon ganz gerne die anderen mit abgeholt. Das ist nachvollziehbar, Tensor. Erstmal danke überhaupt für die Arbeit, weil es ist ja sehr umfangreich, was ich gesehen habe. Gleiches gilt auch von Wutze, obwohl er, glaube ich, gerade kurz weg ist. Wie sieht es denn bei den Mitgliedern des Presseteams aus? Würdet ihr da alle jetzt einfach euch darauf einigen, nochmal drüber zu gucken, was dran zu machen? Wie seht ihr das? Danke, Lisa. Nochmal danke, Marie-Lisa. Jo. Danke. Okay, ich würde das jetzt einfach mal so als generelle Zustimmung werten. Mögt ihr euch vielleicht bei der Gelegenheit, ich sag mal so, im Rahmen eurer Möglichkeiten da ein Datum für setzen? Das wäre sicherlich irgendwie sinnvoll, bevor es dann halt wieder so, naja, wir müssten alle mal ist. Vorschlag bis nächste Woche Montag. Ich finde, das klingt super, aber das ist natürlich, müsst ihr natürlich wissen und könnt es nur einschätzen. Naja, da müsste es eigentlich finalisiert sein, ne? Wenn ja, das ja bei der Vorschlag von Wutze einzuladen, dem Bundesvorstand, also förmlich einzuladen, und dann kann man ja nicht anfangen zu diskutieren, dann müsste das schon finalisiert sein. Also entweder vor 20 Uhr oder halt während der laufenden Woche. Das wäre doch, glaube ich, der richtige Arbeitsweg. Es klingt vernünftig. Also wenn ihr das alle nächsten Montag machen wollt, dann sollte das schon fertig sein. Das ist klar. Und zwar auch, ich sag mal, in einem Zeitrahmen fertig, dass Carsten und Lilly zumindest wenigstens in der halben Stunde vorher, wenn es klappt, nochmal drüber lesen können. Ne? Ich habe einen Jugendhilfeausschuss. Ich kann nicht. Aber Sami, doch nicht eine ganze Woche. Moment, wir sprachen gerade von Montag. Ja, genau. Siehst du, das muss ja vorher fertig werden. Also so Freitag würde sich quasi schon anbieten. Also die beiden Pets, so wie sie jetzt sind, sind ja Lilly und Carsten, also zumindest mal Lilly bekannt. Die hat sie ja schon bekommen. Im Prinzip müsste ja nur noch aus den beiden was zusammengeschrieben werden. Das wird sich ja jetzt grundsätzlich von dem, was in den Pads steht, nicht so sehr unterscheiden, dass es vollkommen neu wäre. Gut, dann mache ich jetzt mal einen folgenden konstruktiven Vorschlag. Wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Also 3-4 Leute, die da sowieso befasst sind in dieser ganzen Geschichte, machen das bis zum Freitag fertig. Ja, 5 Tage hin oder so, oder 4,5 Tage. Dann wird das ins Plenum gegeben. Vielleicht trefft ihr euch am Freitag und sagt, hey, das ist gut, oder gibt es noch was für Gesprächsbedarf? Und dann ist das Montag finalisiert. Alle haben dann übers Wochenende noch Zeit nachzudenken. Ihr dürft jetzt gerne noch mal kurz eure Meinung dazu sagen. Für mich persönlich klingt das ganz gut, zumal ja auch noch mal der kurze Hinweis, in Kassel die Programmkonferenz ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand von euch da auch? Fragezeichen? Ja, ich bin da. Schön, Sami, dann sehen wir uns. Da freue ich mich. Bestenfalls du auch, prima. Darf ich jetzt noch mal kurz fragen, warum du das hier moderierst, weil Lilly nicht da ist? Sehe ich das richtig? Weil Lilly nicht da ist, genau. Und weil auch ansonsten irgendwie, sie hatte verschiedene Leute angefragt und niemand so richtig Zeit hatte. Deshalb mache ich das jetzt. Obwohl sie zeitgleich auf dem Bayern-Server ist und da die Bufo-Sitzung hält. Na, jetzt muss sie da wahrscheinlich sein. Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin nicht ihre Sekretärin. Ja, alles gut. Na, man wundert sich hier nur, dass sich die Leute hier den Abend hier um die Ohren schlagen und die Dame oder die betreffende Person ist nicht da. Naja, gut. Sie macht die Moderation doch prima. Es geht doch gar nicht darum. Es ging nur um das Treffen heute, dass Lilly hier kommen sollte und dass hier einiges geklärt werden sollte. Darum ging es. Dass sie Susanne das super macht, ist klar. Ja, nur etwas Wichtigeres als uns. Ist doch auch okay. Kennen wir doch. Also erstmal danke, weil ich, das ist echt lieb von euch. So, der letzte Stand war jetzt, damit ich den Überblick nicht verliere, und wir hatten nämlich auch im Chat noch eine Frage von Innervigo, auf die ich dann auch gerne kurz noch eingehen würde. Also, bis Freitag etwa Pet machen? Und Montag dann halt wirklich fertig und besprechen, okay? Nee, nicht ganz. Bis Freitag Pet machen, dort besprechen, so Plenum, wer Lust hat, und Montag ist das fertig, finalisiert und wird vorgelegt. Gut, also ja, das meinte ich in dem, entschuldige bitte, war jetzt unglücklich ausgedrückt, in dem Gespräch dann am Montag. Gut. Dann würde ich jetzt gerne, wenn es ansonsten dazu gerade nichts mehr gibt zu dem Pad, also zumindest zu dieser Idee, auf Enervigos Frage eingehen. Was geschieht denn jetzt mit den Texten, die im Pad stehen und raus müssen, zum Beispiel zur GroKo? Ich fürchte mal, da kann keiner was von uns zu sagen. Haben wir es einfach raus? Oh ja. Kann ich irgendwo Lektorat machen? Noch regieren die Basispiraten bei den Piraten. Nee, das ist doch schon draußen. Das ist doch schon, ich glaube, auf dem Brandenburg-Server ist es schon draußen und im Brandenburg-Blog ist schon draußen. Also das ist jetzt finalisiert und die Zweitverwertung könnte dann die Bundespartei machen. Ja, heute wäre ja zum Beispiel noch die Ansagen von der CSU, wer da die Minister werden und wer und die Dorothee Beer, die Staatsministerin wird im Bundeskanzleramt für Digitalisierung. Das wäre schon zum Beispiel eine ganz eilige und wichtige Reaktion von uns darauf, gerade weil das unser Thema ist und das müsste dann im Prinzip morgen raus. Sami, klingt nach einem super Vorschlag, weil es eben auch wieder aktueller wäre, nochmal, ne? Also angepasst. Aber morgen raus, schafft ihr das? Fragezeichen. Das hätte heute rausgemusst. Ja, der heutige Stand natürlich, aber heute kamen ja nochmal neue Infos dazu. Ja. Also wenn sich drei Leute zusammensetzen im Pad und den Text schreiben und dass dann von allen dreien auch gleichzeitig lektoriert wird. und dann noch einer Schlusslektorat macht, dann könnte es funktionieren. Aber wie gesagt, das ist mein Traum von Arbeit. Und wenn man das so vernünftig regelt, dass sowas nicht auf den allerletzten Drücker mit heißer Nadel gestrickt werden muss, wäre das natürlich sehr viel besser. Aber das ist leider überall versäumt worden. Okay. Möchte jemand dazu jetzt gerade noch was sagen? Sonst würde ich dann weitergehen im Thema. Okay, das nächste wäre Mattermost als Arbeitswerkzeug. Da wurde schon fleißig abgestimmt von euch. Im Pad, gibt es dazu noch was? Das hat sich bewährt, obwohl es bei Paki dann ja neu war und auch einige geschimpft haben. Aber es hat sich bewährt, weil da wirklich zusammengefasst alles drin war, auch mit eilig Lektorat und mit allem drum und dran. Es war eigentlich ein sehr, sehr gutes Werkzeug, oder ist es auch noch. Und es war transparent, denn es konnte jeder ins Mattermost kommen, um zu gucken, wie der Stand der Dinge ist und wie wir arbeiten. Jo. Ja, so sieht ja jetzt aktuell auch eure Abstimmung dazu aus. Ist ja komplett ja von denen, die abgestimmt haben. Gut, Danny, danke, du hast jetzt hier gerade nochmal das Mattermost gepostet. Dann würde ich sagen, als nächsten Punkt haben wir den Stand der Dinge bei den NGO-Kontakten. Ja, ich glaube, dazu kann aber auch nur der Bundesvorstand was sagen, weil das PET wurde dem Bundesvorstand zu Kontaktierung dieser NGOs übergeben. Soweit ich weiß, ist da noch nichts passiert, es sei denn, irgendwer hat neuere Informationen. Okay, danke, Danny, dass du mir da hilfst, weil das war mir jetzt nicht so bewusst, leider, sorry. Dafür war es jetzt heute dann ein bisschen zu kurzfristig bei mir. Dann würde ich sagen, geht es dann einfach wieder ins nächste Pad wahrscheinlich leider über, also in die nächste Sitzung? Oder hat jemand neuere Informationen? Das wäre natürlich super. Gut, dann würde ich weitermachen. Da gibt es offene Texte, ein Übersichtspad. Wir hatten ja jetzt schon einige Male im Laufe des Abends darüber geredet. Gibt es dazu noch irgendetwas von eurer Seite? Ansonsten habe ich eigentlich fast das Gefühl, es ist schon alles gesagt, was im Moment geht. Ihr dürft aber natürlich sehr gern, ist ja euer Ding. Ja, es gibt einen wichtigen Text, das wäre der dann zur GroKo, der auf dem Brandenburg-Server schon steht und damit auch hinreichend gehärtet ist. Danke, Tensor. Ich hatte schon kurz Angst, ich bin nicht mehr zu hören oder so, wenn nichts mehr kam. Das ist der in Zeile 23 in dem Bundespressepad. Die zuständige Person für die Bundesseite ist anwesend. Ich weiß es leider nicht, wer von euch das ist, aber und kriegt dementsprechend mit, dass es übernommen werden soll auf die Bundesseite? Nein, das sind Lilly und Astrid. Ach, okay. Sorry. Gut, dann müssen wir das natürlich weiterleiten. Kann ich auch sehr gern machen. Du leitest weiter? Ich leite weiter, genau. Okay. Ich denke, ich werde wahrscheinlich, je nachdem, wie lange das da mit der Bufo, mit dem, naja, im anderen Mumble dauert, wahrscheinlich entweder später oder morgen irgendwie mit Lilly nochmal kurz sprechen. Insofern leite ich das weiter, genau. Beziehungsweise schreibe es ihr vorher schon, damit es möglichst schnell draufkommt. Astrid wäre ja dann wahrscheinlich eher nicht mehr dafür zuständig, oder? Isan? Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich gehe mal davon aus. Naja, also wenn sie sich aus der PÖ zurückgezogen hat, komplett, würde ich jetzt annehmen. Baku, bitte. Ja, danke. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Also wenn Astrid eigentlich gar nichts mehr macht und nur Lilly in der Lage oder berechtigt ist, irgendwelche Blogbeiträge hochzustellen, das ist natürlich auch sehr dünn. Nein, Astrid hat uns vorhin darüber informiert, dass Carsten da jetzt nachgerückt ist. Keine Sorge. Das ist immer noch dünn. Ich halte das nicht für die Aufgabe eines Bundesvorsitzenden, einen Beitrag auf eine Website hochzustellen. Also fairerweise muss ich dazu sagen, ich habe auch Zugang. Ich habe mich bisher bloß nie wirklich daran getraut. Das ist aber, weil ich einfach doof bin. Nö, Isan, gar nicht. Man muss einfach, je nachdem, auf welchem System das läuft, da schon ein bisschen Ahnung von haben. Also da mach dir mal nichts draus. Aber Vaku, du hast natürlich recht, zwei Leute sind dünn, das stimmt allerdings. Aber weiß jetzt nicht, wie man es noch verteilen könnte. Das, ja, müsstet ihr jetzt sagen, wer da noch Zeit hätte oder irgendwie, oder? Ja, Leute aus dem Bofo. Okay, Grumpy meldet sich gerade. Ganz kurz, ich möchte dem Presseteam, egal ob alt oder neu, vorschlagen, noch einmal den Bufo zu bitten, alleine aus sogenannten Redundanzgründen eine dritte Person zu benennen, sollten alle Stricke reißen, und zwar aufgrund der kommunalen Tätigkeit oder halt, wie gerade eben schon mal gesagt, Tod, Gedeih und Verderb, Death Metal, was immer da sein könnte, noch eine dritte Person ganz einfach mal zu benennen und zu befähigen, auch mit dem Presseteam zusammen Dinge entscheiden zu können. Danke, Grumpy. Isan, noch als kurze Frage an dich. Wenn es sich jemand findet, der dich da irgendwie mal einweisen würde, sodass du sagst, jo, krieg ich hin, könntest du das mit der Webseite mitmachen? Oder sagst du, eigentlich habe ich schon genug, ist ja vollkommen legitim? Wie sieht's aus? Nein, ich weiß, wie es geht. Es hat was damit zu tun, dass ich da irgendwie eine Angsthemmung habe. Aber wenn keiner sonst da ist, dann, ja, dann mach ich's. Das ist voll lieb, danke. Ich glaube, sehr viel kaputt machen kannst du wahrscheinlich nicht. Hast du eine Ahnung? Wenn Gesang jetzt da ist, wer ist denn noch Redakteur auf der Bundeswebseite, von auch wenn die heute nicht da sind. Weil so viele dürfen das ja gar nicht sein. Also ich weiß nur, ich weiß nicht, ob der X-Wolf überhaupt noch Zugang hat. Er hat das ja alles mal eingerichtet. Und ansonsten wüsste ich wirklich von keinem, der da jetzt noch Zugang hat. Weil, wie gesagt, es geht ja nicht darum, die Blogbeiträge kann ja jeder einstellen. Die Veröffentlichung, die Freigabe, dass sie auch gesehen werden, ja, das ist nachher eine Sache von zwei, drei Leuten. Das ist ja das, was auch wieder Konflikte birgt, dass die Sachen alle fertig vorbereitet sind, sodass ich nur noch anklicken müsste. Also, das heißt, also, Entschuldigung, hey Frank, hör mal bitte auf, wie ein Blinder von der Farbe zu reden. Ja, das ist nicht so einfach, hat Isan völlig recht, ja. Es ist nicht einfach, da so einen Blogtag per Tag einfach reinzustellen, weil du jetzt meinst, da ist einfach nur ein Text, den haue ich da rein und gut ist, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu und dann muss letztendlich von jemandem, der das darf, dann der freigegeben werden. Und dann informiere dich mal lieber etwas, wie so ein Web tatsächlich funktioniert. Dankeschön. Okay, ich würde jetzt sagen, das lassen wir jetzt bitte an der Stelle. Bastian, danke, du hattest gerade, ich würde mal sagen, Isan zugesichert, dass du technische Hilfe leisten würdest. Das ist super. Und Tensor hat noch erwähnt, dass er auch Zugang hat. Könnten wir Grumpys Anmerkung bitte noch im Pad nachfügen? Das fände ich ganz super. Macht das bitte jemand? Der berühmte jemand? Kann der Grumpy das vielleicht selber einfügen? Weil ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Grumpy, das wäre toll. Was? Du sollst, wenn du dich selbst noch erinnerst, deinen Beitrag von eben bitte noch mit ins Pad eintragen. Da schreibt allerdings Zeile, auch gerade Zeile, Zeile. 140, hat schon gemacht. Wird aber schon erledigt. Alles gut. Super. Läuft. Danke. 114. Besteht zu diesem Thema ansonsten gerade noch Gesprächsbedarf? Sonst würde ich zu den wichtigen Terminen und geplanten Artikeln weiterrücken wollen. Gut, da sich niemand meldet, würde ich sagen, die nächsten Termine und geplanten Artikel wären jetzt dran. Ja, ich würde vorschlagen, einfach das abbauen, was auf der Halde liegt. Da haben wir genug. Ja, natürlich, klar. Und dann gibt es einen Europäischen Tag des Verbrauchers und Weltverbrauchertag am 15.03. und einen Internationalen Tag gegen Rassismus am 21.03. Gibt es da schon irgendwas? Darf ich zum letzten was sagen, weil ich es reingeschrieben habe? Auf jeden Fall, Bastian, ich bitte dich. Ja, es liegt mir ein bisschen am Herzen, deswegen habe ich es reingeschrieben. Und zwar jetzt schon, das 21. Also da haben wir ein paar Tage noch Zeit. Weil es gibt auch die Wochen des Antirassismus und da passiert unglaublich viel. Ich weiß es so ein bisschen aus meiner Hauptstadt Potsdam. Ich weiß, es ist irgendwie Diaspora, aber da gibt es zwei Wochen Antirassismuswochen mit sehr, sehr viel Programm. Und vielleicht sollte man da darauf hinweisen, was tatsächlich in Deutschland passiert. Da könnte man auch zusammentragen über die Landesverbände. Und dafür würde ich gerne plädieren. Dankeschön. Finde ich einen super Vorschlag. Danke, Bastian. Wärst du so lieb und fügst das da direkt mit ein im Pad? Du meinst, ich habe mir zugehört. Ja, okay, klar. Ja, hast du super gemacht. Also was den internationalen Tag des, den europäischen Tag des Verbrauchers und blablub betrifft, fällt mir spontan ein, dass ich den Guido ja mal fragen könnte. Der ist ja heute nicht da. Und ich glaube, dass der auf sowas mit Sicherheit, dass der da was liefern könnte. Allerdings müssen wir halt vorher anfragen, ob überhaupt Interesse besteht. Danke, Isan. Enervigo hat jetzt auch gerade noch den 17. März mit einem Link im Mumble-Chat gepostet und also ein Tag, der mir persönlich recht am Herzen liegt, ist tatsächlich der 8. März als Internationaler Frauentag. Just saying. Oh ja. Aber da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Material schon, auch bei euch im Cache, und das könnte man recyceln. Also mit einem anderen Fokus vielleicht, aber wenn ihr auf die Website geht und das googelt, hätte ich beinahe gesagt. Also sucht, in der Suchfunktion sucht, da gibt es eigentlich zum 8. März immer einen Standardbeitrag, also Standardthema-Beitrag, und das könnte man recyceln. Aber man sollte auf jeden Fall dazu was sagen, ganz klar, ja. Wobei es ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt wäre zu einem aktuellen Thema. Ich sag jetzt mal Paragraph 219a. Den haben wir aber schon. Oder? Ja, da hatten wir uns schon geäußert, glaube ich. 219a hatten wir uns schon geäußert zu den Blitzen. Okay. Also ich vertraue euch da vollkommen, dass ihr da was Cooles macht. Ich wollte einfach nur gern sagen, weil ich den Tag wirklich mag. 8.3. Ich denke an die Lea Laux, die hat ja schon mal so einen guten Beitrag geschrieben. Fragt mich jetzt nicht mehr, welches Thema es war. Auf jeden Fall auch Punkt Frauen. Ich kann sie mal anschreiben, ob sie da was schreiben würde. Isan, das klingt gut, wenn es da bei den anderen einen Konsens zu gibt. Anfragen kann man ja mal, ne? Dann mache ich das. Danke, du Schatz. Habt ihr ansonsten noch Anmerkungen zu den nächsten anstehenden Themen? Ich werte das als Nein und gehe damit nach knapp 2 Stunden über zu Top 2, Bericht der Social Media. So, da haben wir einmal Twitter-Zahlen vom 19.02. bis 5.03. Ich lese euch die jetzt nicht vor. Ich denke, das könnt ihr alle selber lesen. Bei Facebook und dem Webseiten-Traffic steht allerdings leider nichts drin. Doch, der Webseiten-Traffic ist eine Grafik, die muss man anklicken. Ach, entschuldige. Scrollen wäre von Vorteil, dass wir lesen können. Sorry. Da kann man dann wunderschön erkennen, dass alle anderen Parteien momentan massiv an Traffic dazugewinnen, dadurch, dass sie immer mehr Angebote auf ihren Webseiten haben und noch weiter Geld investieren. Bei uns dadurch, dass wir halt immer weniger Inhalte haben und die Inhalte immer schlechter beworben werden, sieht der Traffic halt nicht so rosig aus. Noch im letzten Jahr waren wir da vor den anderen Parteien, die da in Konkurrenz zu uns stehen. Und oben nochmal die Gesamtübersicht, wo denn der Traffic herkommt. Und da sieht man, dass wir zwar noch sehr viel Direct-Traffic haben, also Leute, die direkt auf unsere Webseite gehen, aber ganz, ganz, ganz wenig Referral, Search und Social-Traffic. Und das müssten wir irgendwie ändern. Danke, Danny, für die Erklärung. Du machst das, glaube ich, auch, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe, diese ganzen Sachen. Yep. Supi, lieben Dank dafür. Okay, was habt ihr dazu, was ihr sagen möchtet, außer dass hier Internetpartei 111 geschrieben wird? Wir brauchen Inhalte. Ja, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Insofern, ja, wenn es dazu jetzt gerade konkret nicht mehr zu sagen gibt, ich würde jetzt ungern die Inhaltsdiskussion nochmal lostreten, würde ich zu Top 3 Sonstiges übergehen. Ist das in Ordnung für euch? Ein Punkt hätte ich da noch. Was vielleicht auffällt, ist, dass wir fast nur noch Referral über Twitter haben, da wir in den anderen sozialen Netzwerken nicht mehr stattfinden. Falls noch einer der anwesenden Piraten, die sich vielleicht ein wenig für Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei interessieren, Lust haben für Reddit, für Facebook, weil da sind wir momentan so gut wie überhaupt nicht besetzt und da ist eine Menge Traffic zu holen, wenn man denn allein nur die Artikel, die denn erscheinen, dort verlinkt. Danke, also das wäre super. Ich würde gerne kurz dazu was sagen. Also ich sehe regelmäßig was bei Facebook, dass da was passiert. Aber ich habe natürlich jetzt den Traffic da nicht im Blick. Mick, du wolltest was sagen? Ja, ich habe letztes Mal die Einstiege. Ich sollte so das alte Account, gibt es auch der Google Plus Account und der Facebook. Da bin ich verbunden. Ich bin hauptsächlich auf Twitter. Aber ich habe so eine Software, die teilt sowieso auf Facebook alles, was Twitter geteilt wird. Aber ich kam nie irgendwie Zugriff zu die Presse, dass ich das eigentlich bearbeiten kann und weiterteilen und sowas. Ich hab kein Problem für mich, weil ich sowieso gut unterwegs in die Ecke bin. Ich habe das Google Plus angeschaut und ein bisschen damit, aber es war nichts aktuell. Und da ist bestimmt über ein Jahr nichts rübergegangen über den Account, sozusagen. Es war sehr nicht aktuell. Aber wir könnten es wieder beleben, weil da sind noch viele, ältere Piraten auch vorhanden ist. Und die Liste ist ja da. Okay, danke, Mick. Tensor hatte ich hier schon zwangsverpflichtet, glaube ich. Haben wir ansonsten noch Wortmeldungen dazu? Gut. Dann wären wir jetzt beim Top 3 Sonstiges, Zusammenarbeit mit den Landesverbänden. Bitte. Ja, da geht es halt darum, einen Modus operandi zu finden, wie wir eine irgendwie koordinierte Arbeit mit den Landesverbänden hinbekommen. Weil momentan liegt das Ganze ziemlich brach. Das Einzige, was passiert, ist, dass Piraten, die im Bund ihre Sachen nicht veröffentlicht bekommen, dann etliche Landesblogs bedienen. Das gibt aber dann kein wirklich schlüssiges Bild in der Öffentlichkeit und ist halt ein Thema, was mir am Herzen liegt, und es könnte ja sein, dass da noch jemandem was Schlaues zu einfällt. Bastian? Ja, es gibt das bereits. Es ist ein zäher Vorgang. Wir haben das im letzten Jahr schon angefangen, die Landesverbände, also um Brandenburg herum zu fragen, ja, wir haben alle die gleichen Personalprobleme und so weiter. Lass uns da mal gucken, wie wir da Synergieeffekte erzielen. Die letzten Befürchtungen konnten wir, glaube ich, auf der letzten Sitzung der gemeinsamen Länderpresse, nennt sich das, Ausräumen, ist jeder Landesverband herzlich eingeladen. Da hat es auch einen komischen Fuck abgegeben mit Einladung, egal. Das ist aber technisch bedingt gewesen, wohl nicht irgendwie ideologisch. Länder haben ganz andere Presseanforderungen als der Bund, und das geht da im kleinen Kleckersdorf und dergleichen und um Hilfen, wie man überhaupt eine entsprechende Sache verfasst. Ja, das ist auf einer ganz anderen Schöpfungshöhe. Und wir waren sehr erstaunt, als bei der ersten Sitzung haben wir mal gezählt, wie viel Personal hätten wir denn? Und da kamen wir mal so flott auf 15 Leute. Und das war erstaunlich. So, und das ist natürlich Goldstaub. Die können nicht alle das Gleiche, das ist schon klar, aber sie können sich vielleicht helfen. Und das ist gerade der Fokus, dass wir so eine Art gegenseitige Hilfe aufbauen in der Landespresse oder in der gemeinsamen Länderpresse. Und das ist überhaupt keine Konkurrenz zur Bundespresse. Ich glaube, das kann sich sogar befruchten. Lasst mal den Menschen einen Moment Zeit, sich zu finden, weil da müssen auch so gewisse erstmal Dinge überwunden werden. Aber es ist auf einem guten Weg, so wie ich meine. Und das ist ja der erste Versuch, dass die Landesverbände da auch tatsächlich untereinander tätig werden. Und zwar auf der Ebene der gemeinsamen Hilfe, nicht auf der Ebene, wir müssen alle gemeinsam Content erwirtschaften. Also da kann man eine ganze Menge, glaube ich, in der Zukunft machen. Und wenn sich das in einem Workflow etabliert hat, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dann auch die Bundespresse davon profitieren kann, weil sie dann vielleicht auch Leute findet, die sozusagen Arbeiten miterledigen können. Das wäre so der goldene Schuss dann, ne? Danke, Bastian. Das klingt ziemlich gut. Also ich denke, diese Vernetzung wird nicht schaden. Habt ihr aber so ungefähr einen Zeithorizont, den ihr euch, also habt ihr euch da irgendwas abgesteckt? Naja, also das läuft jetzt irgendwie nächste Sitzung wieder nächsten Monat. Ich weiß jetzt nicht, was Guido sich da gedacht hat, aber läuft einmal im Monat mindestens. Und sagen wir mal, ich schätze, so bis zum Mai hat sich das etabliert, also hat sich ein Workflow etabliert. Und dann haben sich auch so Gruppen etabliert, die Dinge tun können, Technik, Lektorat, weiß ich was, ja. Wir haben ja auch so quer Verweise bekommen, das kann ich doch machen. Lektorat zum Beispiel, haben wir aus dem Bund relativ viele Hinweise bekommen. Ich glaube, das muss ich erst finden, aber ist auf einem guten Weg. Und wichtig ist, dass die kleinen Landesverbände sich vollkommen verloren fühlen mit ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, weil sie einfach schlichtweg kein Personal haben. Vielleicht einen oder zwei. Aber wenn man das zusammenzählt, dann kommt dann doch eine ganz erklägliche Personalbestand zusammen, und dann hilft man sich gegenseitig und das hilft allen. Das stimmt natürlich total. Und ich habe auch gerade im Hinterkopf, dass immer mal angesprochen wurde, so die letzte Zeit auch hier, dass bei bestimmten Sachen, was weiß ich, jemand fehlt, der, ich sag mal eben schnell eine Grafik baut. Vielleicht ergeben sich ja auch da dann so bestimmte Synergien. Das wäre ja super. Also daher auch meine Hoffnung und viel Erfolg und Glück euch. Marie-Isa hat gefragt, welche Länder da jetzt aktuell dabei sind. Und dann würde ich gerne die ISAN nehmen. Die hat sich nämlich schon gemeldet. Oh, Mensch, Marisa, hast du mich wieder auf den kalten Fuß erwischt. Also, ich glaube, dabei dürfte sein Brandenburg, Sachsen, Anhalt, Sachsen, Niedersachsen und eventuell, ich glaube sogar, ich war jemand aus Nordrhein-Westfalen dabei. Wenn die lieben Kollegen aus Rheinland-Pfalz dazu stoßen möchten, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr kriegt auch ganz bestimmt eine Einladung, wie alle anderen auch. Danke, Bastian. Das wäre vielleicht sowieso super. Ich habe jetzt hier nämlich auch Sachsen gar nicht gehört. Das geht ja hier mal so für mich persönlich gerade gar nicht. magst du vielleicht ins Pad mal drunter schreiben, wer da aktuell dabei ist, dass man so eine Übersicht hat? Das wäre bestimmt nicht schlecht. Also jetzt nicht sofort, aber falls du irgendwo eine Übersicht hast, wer da aktuell dabei ist, dann wäre das bestimmt ganz gut. Bastian? Danke! Isan, so jetzt aber. Ich würde einfach nur betonen, wenn wir es wirklich schaffen, uns mit den Länderpressen zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, ist das ja, hat das ja auch noch den Vorteil, jeder Landesverband hat so seine eigenen Schwerpunktthemen. Das heißt, wir könnten dadurch ja auch weitaus breitere Themen abdecken und so, dass für jeden was dabei ist. Also ich finde die Idee richtig genial. Danke. Ja, ich finde auch, klingt gut. Danny? Dann zählt doch mal die Strukturen durch, die jetzt so gleichzeitig verantwortlich sind für irgendwelche Pressemitteilungen auf Bundesebene bei Piraten. Dann sind wir insgesamt bei 18. 18 Strukturen bei der Piratenpartei machen Pressearbeit auf Bundesebene. Könnte in diesem Konstrukt, dass da 18 konkurrierend gegeneinander arbeiten, vielleicht ein Problem drin stecken. Also ihr müsst doch sehen, ja, schön, wenn die Landesverbände zusammenarbeiten. Werden wir dadurch als Piratenpartei gemeinsam sichtbarer? Zieht das dann nicht im Zweifelsfall Leute, die im Bund mitarbeiten würden, wo dann alle Piraten von allen Landesverbänden, egal ob die da jetzt in der Vereinigung drin sind oder nicht, zusammenarbeiten? Und können wir uns wirklich diese Parallelstrukturen leisten, ist meine Frage. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt Bastian so verstanden, dass es darum geht, wenn man das gemeinsam macht, dass es dann eben Synergien gibt und keine Parallelstrukturen in dieser harten Form mehr. Aber Bastian? Genau, so ist es. Da gab es ein Treffen und da wurde das auch angesprochen. Ist das jetzt eine Konkurrenzveranstaltung? Nein, natürlich nicht. Sondern das ist eine Ergänzung und das ist auch überhaupt nicht wahr, weil das 18 Strukturen gegeneinander arbeiten, sondern wie schon eingangs gesagt, Landesverbände haben ganz eigene Probleme. Da kann sich ein Bundesverband gar nicht drum kümmern und das geht runter bis zur kommunale Gemeindeverwaltung, die da auch ihre Dinge irgendwie mal manifestieren müssen oder verschriftlichen müssen oder ins Netz bringen müssen. Das ist halt vom Bund gar nicht zu leisten. Und deswegen gibt es einen anderen Ansatz. Und der andere Ansatz für einen Landesverband ist ein vollkommen anderer als der für einen Bundesverband. Das sieht man ja schon in verschiedenen Webauftritten. Wenn es um die Hackordnung geht, ja, natürlich hat der Bundesverband immer das Erstverwerterrecht. Das ist ja ganz klar. Aber zurzeit ist es umgekehrt. Also zurzeit veröffentlichen Landesverbände ja Dinge, die der Bundesverband aus irgendwelchen Gründen nicht veröffentlicht. Das ist jetzt so die Situation. Aber ich glaube, das kann sich stark verbessern, wenn da alle mithelfen und die Idee verstehen. Darum ging es ja eigentlich nur. So, ich schreibe jetzt noch, wer dabei ist und dann ist gut. No? Und danke, den Mumble-Server nochmal einfügen, bitte. Bastian, Zeile 140, den Mumble-Server nochmal einfügen. Wo wir uns treffen. Ja, klar, mache ich auch. Ne. Super, danke. Habt ihr dazu noch was? Sonst würde ich jetzt relativ am Ende der Sitzung dann doch zu den Mitgliedern zu oder Abgängen kommen. Okay. Ah, ich sehe gerade, Sachsen ist doch mit dabei, schön. Okay, aber jetzt, die Mitglieder zu oder Abgänge? Gibt's da was? Tensor, das glaube ich gilt, ist eine Frage an dich. Ich habe doch schon geantwortet, dass ich keine Entscheidung habe, weil wir haben auch keine Entscheidung zum Modus Operandi hier getroffen. Und wenn der so bleibt, wie er ist, ich habe andere Spielplätze, auf denen ich mich tummeln kann. Okay, dann stimmt das, was gerade der Reit auf Bali im Chat schreibt. Gut, also dann auch vertagt. Hier gibt es noch Hinweise, Werkzeuge und Links. Die musst du aber jetzt nicht vorlesen. Nee, dachte ich mir. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht den Knopf gedrückt. Es hätte sein können, dass ihr da noch irgendwie was zu habt. Ansonsten, gab es denn jetzt neue Mitglieder, die irgendwie eine kurze Vernetzung bekommen müssten? Ja, der Mick wollte mitmachen. Ist er noch da? Ja, ich bin da. Ich bin schon in das Mattemos mit verbunden und sowas. Ich habe gar Kontakte. Aber weil viele aufgehört habe und geschmissen, das hat irgendwie meine Hilfeangebot irgendwie nie richtig angekommen. Oder ich bin nie richtig reingekommen. Ich war auf der Schwelle so, ich habe viel zugehört und viel gelernt, was da alles los ist und was passiert. Das war unter Regie von Paki letztes Jahr. Aber ja, irgendwann jedes Jahr alles wieder neu machen, ist ein bisschen scheiße. Danny? Aber ich wollte Schwerpunkt Social Media, ja, so wie gesagt, Google Plus, Facebook, Dinge. Auch wenn du Übersetzung oder sowas brauchst, bin ich auch gut für. Wir hatten, glaube ich, dem Thomas Ney versprochen, dass wir uns heute mit ihm befassen. Okay, ja. Also, dass das nicht drinsteht, dann befasst euch mal mit ihm. Ich weiß aber nicht, inwiefern wir das heute machen können oder ob, wie schon gesagt, wir das vertagen sollten, weil, wie gesagt, keiner vom Bundesvorstand da ist. Was geht's denn nun genau? Das ist für mich jetzt die dritte Vertagung, bei den anderen war ich nicht dabei. Abgesehen davon, Thomas selber hatte gesagt, wenn wir Fragen und so weiter haben, er steht uns zur Verfügung. Da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt irgendjemand vom Vorstand dabei. Würde ich jetzt Isan mal so beipflichten. Also, Thomas, ist das okay für dich? Ich hätte da grundsätzliche Bedenken, das so zu machen. Also innerhalb einer aufgezeichneten und öffentlichen Sitzung. Also öffentlich ist es natürlich so, aber aufgezeichneten Sitzung. Und Thomas, du hast irgendwie einen Technikfehler. Bastians Frage. Wie sieht's aus, wenn wir offiziell diese Sitzung beenden? Genau. Kannst du offiziell weitermachen? Das wäre mein Petitum gewesen. Okay. Thomas hat die ganze Zeit den Mund rot und ich höre Schreibmaschinengetippe. Thomas! Entweder du sagst was oder du musst mal irgendwas am Mikro reparieren. Da hey, aufhören zu schreiben. Ja, jetzt ja. Ja, ich bin gerade unterwegs, war gerade einkaufen und das Headset, irgendwie das Kabel scheint nicht mehr das Beste zu sein. Aber wenn ihr mich gut verstehen könnt, ist ja okay. Ja, also wenn es Fragen gibt, mir ist das eigentlich auch relativ egal, in welchem Rahmen ihr das macht. Meinetwegen beendet die Sitzung erst und stellt mir dann die Fragen. Meinetwegen stellt sie jetzt gleich, wenn ihr sie habt. Ich bin für alles offen. Das müsst ihr jetzt bitte entscheiden. Die Fragen gehören schon in die Sitzung, solange sie aufgenommen wird. Na ja, dann her mit den Fragen. Traut euch! Ich weiß nicht so ganz genau, um was es geht. Okay, also ich fange einfach mal an. Thomas, du möchtest ins Presseteam. Gleichzeitig hast du aber nur durch ein Gerücht, weil irgendjemand dir was berichtet hat, es für nötig befunden, nach Twitter rüber zu jumpen und dann da dieses Gerücht weiter zu tratschen, ohne dich zu vergewissern, ob das wirklich so war oder nicht. Ich frage dich, wie soll das denn eine mögliche positive Zusammenarbeit befördern? Üsan, zitiere doch bitte mal den Tweet, den ich da abgesendet habe. Dann denke ich, rückt sich da schon eine ganze Menge gerade. Das Einzige, was ich gesagt habe oder was ich auf Twitter geschrieben habe, ist, dass ich an der Sitzung letzte Woche nicht teilnehmen konnte, aber für Rückfragen jederzeit auch über Twitter zur Verfügung stehe, weil meine DMs offen sind und mir zugetragen worden ist, dass meine Person unter anderem Gesprächsthema war. Und ich aber durch Abwesenheit begrenzt habe, weil ich andersweitig verhindert war. Und deshalb nicht die Möglichkeit bestand, mir Fragen zu stellen. So. Und das habe ich auf Twitter dahingehend gerade gerückt, dass ich gesagt habe, dass ich jederzeit für Fragen zur Verfügung stehe, was ich auch hiermit tue. Genau, also ich wäre jetzt offen gestanden dafür, dass wir jetzt einfach, oder dass ihr, Entschuldigung, nicht wir, ich nicht, aber ihr dem Thomas einfach die Fragen stellt, die ihr habt, aber ob es jetzt so viel Sinn macht, auf diesen Tweet da nochmal rumzureiten. Jesu hat ihn jetzt gerade gepostet. Es gibt noch mehr Tweets, die ein bisschen fragwürdig sind, auch für mich. Also ich sage es jetzt mal so, es wird vielleicht jetzt so fast in eine ideologische Diskussion ausarten. Es ist insofern Bedenken im Team vorhanden, dass der Thomas Ney dort diese Unvereinbarkeitserklärung der AfD, wo ich jetzt auch nicht so genau weiß, was da drin steht, dahingehend ein bisschen konterkariert, indem man dann doch sehr viel Themen wählt, die Wasser auf die Mühlen gießen von dieser anderen Partei und dass man auch sehr viel retweetet, manche sogar liked von dieser Partei. Und da habe ich jetzt persönlich auch ein Problem damit. Ich habe im Übrigen auch ein Problem mit linken Chaoten. Das kann ich auch nachweisen. Da gibt es einen schönen Text, der ist irgendwo auf der Webseite noch zu finden. Damals zu der Sache mit den, wo sie da die Bahntrassen Kabel angezündet hatten und so ein Zeug, ja. Also das ist, bin ich auch mit dem Thomas Ney konform. Ich hätte einfach mal gewusst, wie er da zu diesem Tweet steht. Ja, kann ich gerne was zu sagen. Ich sehe gerade schon wartet mal kurz. Höre nur ich nichts. Ich glaube, der Thomas braucht gerade noch einen Moment, um die Geräte zu wechseln. Okay, so, jetzt müsste das, glaube ich, gehen. Geht, danke. Also ich will mal ein bisschen ganz kurz grundsätzlich was dazu sagen. Und zwar, wenn man mir jetzt vorwirft, dass ich jetzt hier irgendwelche Sachen thematisiere, die möglicherweise auch AfD-Themen sind und daher Wasser auf die Mühlen der AfD oder so, glaube ich, ist das schon der grundlegende Fehler in der Denke, dass man dann halt glaubt, man könnte einer Partei ein Thema gänzlich überlassen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Partei so stark geworden ist, wie sie jetzt nun mal leider ist. Und ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, wenn wir einfach einen Bogen um alle Themen machen, die vielleicht auch schmerzhaft sind, die unangenehm sind, mit denen wir uns vielleicht auch aus guten Gründen nicht unbedingt befassen wollen, aber befassen müssen, weil sie sich offensichtlich, weil eben sich offensichtlich eine relevante Zahl an Personen dafür interessiert. So, und da schließe ich mich selber auch gar nicht mit aus. Und deshalb finde ich das völlig legitim, sich auch dazu zu äußern. Das ist natürlich, kann man immer sich darüber streiten, welche Form man da wählt, aber man muss da ja auch nicht unbedingt der Meinung sein, die ich privat habe. Aber das finde ich erstmal grundsätzlich vollkommen legitim, das erstmal dazu vorneweg. Dann habe ich ja auch in den vergangenen Sitzungen schon gesagt, beziehungsweise im Nachgang zur vergangenen Sitzung, wo ich dann nochmal online gekommen bin, als ich dann zu Hause war, dass man sich gerne auch angucken kann, inwieweit ich das trennen kann zwischen dem, was ich über meinen privaten Account veröffentliche und das, was ich über die Accounts veröffentliche, die ich derzeit schon betreue. Und da kann sich jeder gerne selber ein Bild von machen und dann sein Urteil darüber fällen. Insofern finde ich das jetzt ein bisschen schwierig, wenn jetzt hier irgendwie eine Gesinnungsprüfung oder sowas in der Art und Weise vorgenommen werden soll. Finde ich das auch mit dem piratischen Kodex irgendwie schwer vereinbar. Darf ich da was zu sagen? Du darfst. Thomas, so Sine Iraik Studio. Das Problem ist, du hast keinen privaten Account. Du bist Pirat, du bist auch als solcher kenntlich. Du hast ein Amt, du hast ein Mandat. Und insofern bist du auch mit deinem Twitter-Account nicht privat. Und da ist mir öfter aufgefallen, dass du dich für einen Piraten schon relativ seltsam verhältst mit dem, was du likest, mit dem, was du retweetest, mit dem, was so über Solipa und Zuzukru geht, finde ich alles nicht so prickelnd. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Nur, ich wollte dir nur sagen, du hast keinen privaten Account. Haben wir die meisten von uns nicht. Also zur Zuzukru und zu Solipa, da habe ich eigentlich in der vergangenen Sitzung schon mal was zu gesagt, dass ich zu beiden Sachen, die da irgendwie über Solipa oder die Zuzukru oder sowas laufen, überhaupt keinen Zugriff habe. Mir man das also insofern auch schwerlich zurechnen kann. Was ich gemacht habe, dazu habe ich auch schon mal hier an der Stelle Stellung genommen, ist, dass auf der Solipa-Seite so im Zeitraum 2015 rum Beiträge von mir mal erschienen sind. Das war allerdings auch zu einer Zeit, als diese Seite noch ein bisschen anderen Charakter hatte, das habe ich auch gesagt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, ja, ich habe in der Piratenpartei ein Mandat, sogar im Augenblick ein paar mehr, weil ich noch kommissarisch ein paar Sachen mache. Dafür bin ich aber auch von der dafür zuständigen Basis gewählt. Und ich sehe jetzt nicht, inwieweit das meine private Meinungsäußerung, mein Recht auf private Meinungsäußerung in irgendeiner Art und Weise schmälern sollte. Die Accounts, die offiziell von den Verbänden betrieben werden, die ich repräsentiere, da achte ich schon sehr penibel darauf, was darüber läuft. Und der Rest ist meine private Meinungsäußerung. Ganz kurz noch ein Wort zu Likes. Das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Likes, das kann bei mir alles Mögliche heißen, von Lesezeichen über, das schaue ich mir später nochmal an, oder Lesebestätigung, oder auch tatsächlich, das finde ich gut, das mag man nun interpretieren, wie man will. Also da jetzt irgendwie mir jetzt einen Strick aus einzelnen Likes drehen zu wollen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Okay, darf ich da gerade mal direkt, Thomas, einhaken? Entschuldigung. Eigentlich, ja. Ganz ehrlich, ich habe eine Wortmeldung von dir, finde ich super. Ja. Vorher habe ich noch eine von Fuyo, wenn ich es irgendwie richtig ausspreche, falls du was sagen möchtest oder das vielleicht nicht doch eher ein Scherz war. Okay. Und eigentlich vor dir, Desor, auch noch eine von Inavigo. Wärst du so lieb? Ja. Danke. Bitte, danke. Erstmal, Thomas, ja, wir müssen uns um Themen kümmern. Ja, wir müssen uns auch um Themen kümmern, die irgendwo mit den Piraten zu tun haben und auch mit den Problemen zu tun haben und auch mit Problemen, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben. Aber dafür gibt es unser Programm. Unser Programm steht und Piraten sollten sich an dieses Programm halten. So, und du hast heute Morgen einen Tweet losgelassen, den ich absolut unsäglich fand. Der war relativ populistisch, der hat also einen ganz klaren AfD-Charakter. Und wenn man da mal nachguckt, bei den 500 mittlerweile Likes und bei den Tweets, wer dort geliked hat, wer dort retweetet hat, dann sind es über, ich habe nur 50 Stück kontrolliert, weil danach war ich leid, irgendwelche AfD-Tweets mir weiter anzugucken. Es waren fast nur Leute, die AfD nah waren, die also in ihrer Weise. Unter 1V zum Beispiel. Unter 1V hat es als allererstes gemacht. Sonst war übrigens kein Pirat bei. Und du wirst mir glauben, auch das, dass ich. Auch das stimmt nicht, aber. Und du wirst mir glauben, dass ich auch unseren 1V daraufhin angeschrieben habe. So, das wollen wir gern. Nicht euch, mir. Ich mache sowas alleine, ja. Das euch kannst du vergessen. Ansonsten muss ich dir ganz klar sagen, Thomas, was du machst, ist mehr als rechtslastig und es gibt ganz klar diese Unvereinbarkeitserklärung und solange es die noch gibt, sollten wir Piraten uns danach halten und du machst es in keinster Weise ich gebe dir recht, habe ich eben gesagt, wir müssen uns über Themen unterhalten. Was macht man anders als öffentlich auf Twitter, indem man solche populistischen Sachen loslässt? Denn das zeigt ganz klar, in was für eine Richtung du gehst. Und damit solltest du auf gar keinen Fall in Presse, irgendwo in der Presse auftreten. Das wäre ich ganz klar für, dass du da in keinster Weise einen Zugriff bekommst. Weil wer schon privat und Dings trennt, wer schon seine Meinung trennt, das ist unheimlich dubios. Gerade die Brandenburger, die wissen doch, was passiert mit einer Privatmeinung. Eine Privatmeinung eines Piraten, der irgendwo ganz hinten auf einer Liste stand, hat ihnen ihre Liste zur Bundestagswahl zerschossen. Dann gibt es gibt unzählige Sachen von irgendwelchen Privatmeinungen. In Düsseldorf gab es vor einem Jahr einen, der hat irgendwie gesagt, der Straßenbahn-Dings ist ein Killer. Das hat Wellen geschlagen. Das sind alle solche Dinge. Nein, wenn ein Pirat von mir sagt, ich passe bei meinem Account nicht auf, bei anderen passe ich auf, sorry, dann ist das für mich sehr dubios. Und ich könnte jetzt Mengen aufzählen noch an Tweets, die du in diese Richtung losgelassen hast. Und da kannst du sagen, ich trenne mich davon. Es ist ganz klar eine Richtung erkennbar und diese Richtung gefällt mir nicht. Die können wir gerne auf einem Parteitag durch neue Programme durchsagen. Wir wollen die Unvereinbarkeitserklärung mit der AfD nicht. Wir wollen die weghaben. Dann hast du das Recht, so zu sprechen. Aber nicht, solange wir das in unserem Programm haben. Ja, danke erstmal für deinen emotionalen Beitrag. Du hast ja Brandenburg angesprochen, so, und wer will, kann sich ja gerne mal irgendwie im Landesverband Brandenburg umhören, was ich da so mache und wie da so die Meinung dazu ist. Und da muss ich sagen, ist mir bisher jedenfalls relativ wenig an Beschwerden zu Ohren gekommen. Deshalb das vielleicht mal so als Hinweis für die, die da ganz große Bauchschmerzen haben. Ansonsten, ich bewerbe mich ja hier jetzt irgendwie nicht darüber, also dafür, dass ich über den Bundesaccount irgendwelche Privatsachen twittern kann oder meine eigene Meinung kundtun, sondern ich habe Hilfe angeboten. So. Und wie die Hilfe aussehen kann, habe ich auch genug Referenzen gezeigt, wie das aussehen kann. Das kann man gut finden oder nicht gut finden, dann soll man sich halt entsprechend entscheiden. Ich dränge mich da, wie gesagt, auch nicht auf. Also ich habe jetzt mehrfach angeboten, zu helfen, stehe jetzt hier für die Diskussionen bereit und dann kann sich jeder irgendwie selbst entscheiden, wie er das gerne handhaben möchte. Da bin ich jetzt auch nicht böse und nimm das jetzt auch keinen Chrome, auch nicht irgendwie, wenn da jetzt einzelne Tweets von mir bemängelt werden oder so. Womit ich grundsätzlich ein Problem habe, ist, dass einige Leute glauben, dass unser Programm erstens in Stein gemeißelt ist und zweitens, dass es mich in jederlei Hinsicht irgendwie binden würde. Ich kann nach wie vor auch als Einzelperson eine Meinung vertreten, die eben nicht immer 100% auf Linie des Programms sein muss. Ich glaube auch nicht, dass mich das zwangsläufig zum schlechteren Piraten macht. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wir täten manchmal gut daran, uns alle irgendwie so ein bisschen zu hinterfragen und unser Programm zu hinterfragen und die Positionen, mit denen wir auftreten, die Art und Weise, wie wir arbeiten und so weiter. Deshalb ja, ist das auch das von mir eigentlich eher ein Angebot, da dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine andere Perspektive reinzubringen. Das heißt ja nicht, dass die sich irgendwie eins zu eins dann auf irgendwelchen, in irgendwelchen Beiträgen wiederfinden muss oder so, sondern ich arbeite hinter den Kulissen schon an so vielen Sachen in der Piratenpartei, ohne dass die meisten Leute Notiz davon nehmen, weil da nicht mein Name dran steht. Und da gab es bisher auch keine Beschwerden. Also wer da irgendwie größere Sorgen hat, der kann sich ja gerne mal irgendwie umsehen. Also irgendwie mal AG-Datenschutz nachfragen oder eben die Landes-, die Regionalverbände und Kreisverbände, in denen ich da aktiv bin. Macht das oder macht es nicht, es liegt ja bei euch. Entscheidet euch und dann ist das auch gut. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch relativ leid, mich dann jetzt hier für irgendwelche einzelnen Tweets rechtfertigen zu müssen. Wenn da jetzt irgendwelche groben persönlichen Angriffe oder sowas waren oder irgendwas, was jetzt tatsächlich den Rahmen der Meinungsfreiheit verlassen hätte, dann würde ich das ja alles noch nachvollziehen können. Aber das sehe ich nicht. Dann, falls doch, möge man mich irgendwie berichtigen. Aber ja, das ist grundsätzlich erstmal meine Position dazu. Danke, Enervigo und Thomas. Ich würde als nächstes Desor dran nehmen, habe noch einige weitere Wortmeldungen. Ich denke, das wird jetzt hier auch weiterhin erstmal Schlag auf Schlag gehen. Würde aber gern nach jeder Wortmeldung Thomas im Sinne eines vernünftigen Gesprächs die Möglichkeit geben zu antworten. Also Nicht, ich habe euch nicht vergessen, okay? Deso, bitte. Ich halte es relativ kurz. Also ich kann jetzt mal sagen, wie es in den letzten Jahren immer gehandhabt worden ist mit Mitgliedern, die neu aufgenommen worden sind bei der Presse. Es gab eine grundsätzliche Sache, die wurde immer als erstes gesagt. Sobald man irgendwie offizielles Mitglied ist, ist man nicht mehr privat. Dann ist es vorbei. Also alles, was man sagt, wird dann mit auf die Waagschale genommen. Und das ist dann egal, ob das ein privater Account ist oder nicht. Wir haben es gesehen bei, wie gesagt, Brandenburg, was eben schon angesprochen worden ist. Wir haben es auch bei vielen anderen Sachen gesehen. Es gibt dann in diesem Sinne leider kein Privat mehr. Es wäre schön, wenn es noch irgendwie gäbe, aber es ist dann einfach de facto nicht mehr so. Das heißt, sobald man offiziell dabei ist bei der PR, sag ich jetzt mal, dann ist das vorbei. Und dann wird das halt zum Problem, was da jetzt steht, weil das inhaltlich einfach nicht mit den Grundwerten der Partei vereinbar ist. So, mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Jetzt und von mir aus auch der nächste oder eine Antwort oder was auch immer. Danke, ja, Deso. Thomas? Ja, vielleicht ganz kurz ein Wort dazu. Also ich meine, ich glaube, Deso, du warst ja da auch in einer Diskussion so ein bisschen mit drin, die ein bisschen sich auch immer eine längere Zeit erstreckte. Was jetzt so mit den Werten der Piraten vereinbar ist oder nicht. Also ich meine, du hast ja gesehen, was da teilweise an intensiven Debatten geführt worden ist und die dann eben keineswegs eben nur in der Einseitigkeit auch geführt worden sind, wie das jetzt hier irgendwie dargestellt wird. Also mal als Beispiel, da habe ich ja auch einen Rick Fivefinger eingeklemmt und der, möchte ich sagen, hat dann auch eher den Standpunkt vertreten, dass meine Auslegung der Meinungsfreiheit eher seinem piratischen Verständnis irgendwie entspricht. Also jetzt da dann jetzt irgendwie draus zu konstruieren, dass ich da irgendwie völlig allein auf weiter Flur wäre oder so und ein Geisterfahrer, ja, mag halt irgendwie jeder so von seinem eigenen Standpunkt aus finden. Also ich kenne jetzt auch genug Leute, die das anders sehen. Inwieweit jetzt man dann noch trennen kann zwischen einem privaten Account und einem Account, der in irgendeiner Art und Weise assoziiert wird mit einem Mitglied der Pressearbeit oder so. Ich habe ja auch überhaupt jetzt nicht irgendwie gesagt, dass ich da in irgendeiner Art und Weise groß was veröffentlichen will, sondern es ging ursprünglich mal darum, dass man irgendwie Kampagnen entwickelt für die Social Media Accounts. So, und bevor die rausgehen, kann da ja gerne jemand drüber schauen. Ist ja auch in der Vergangenheit bereits geschehen. Also insofern wird ja immer geradezu so getan, als würde jetzt morgen mein Tweet auf die gesamte Partei zurückfallen, die ich irgendwo privat mal geäußert habe. Der Zusammenhang dazwischen, der besteht ja in meinen Augen gar nicht. Okay, danke Thomas. Ich würde sagen, Bastian dann jetzt. Oh ja, danke. Also ich finde diese ganze Auseinandersetzung ein bisschen plümerant. Ich glaube, das führt auch zu nichts, weil ich glaube, da gibt es eine ziemlich einhellige Meinung. Natürlich gibt es Meinungsfreiheit, aber es gibt auch eine, wie sagt man so, Zurückhaltungspflicht, die würde dann schwer vereinbar sein. Ich würde dem Thomas empfehlen, nicht das Team zu einer Entscheidung zu zwingen, sondern einfach auch die Diskussion, die jetzt schon, glaube ich, die zweite, dritte Sitzung irgendwie geführt wird, einfach zur Kenntnis zu nehmen und sagen, wenn ihr wollt, dass ich euch unterstütze, dann fragt einfach. Ansonsten würde ich jetzt meinen offiziellen Antrag zurückziehen, weil was soll sonst aus der Diskussion da rauskommen? Wir können uns alle nur beschädigen und das würde ich gerne vermeiden. Dankeschön. Danke, Bastian. Thomas, möchtest du was dazu sagen? Sonst würde ich jetzt Sami dran nehmen. Ich würde die Wortmeldung so oder so gerne jetzt erstmal noch abarbeiten. Ja, also die Wortmeldung kann wieder unten reinschreiben. Die Wortmeldung, da kannst du unabhängig davon noch abarbeiten, habe ich auch kein Problem mit, stehe auch weiterhin noch für Fragen zur Verfügung. Ja, wie Bastian, habe ich kein Problem mit. Also ich kann auch gerne irgendwie das weiterhin so machen, dass wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, dann kann man sich halt melden. Also ich bestehe da auch nicht drauf. Es war eher mein Eindruck, dass andere das dringende Bedürfnis hatten, irgendwie mir noch Fragen zu stellen. Ich nehme das jetzt einfach so zur Kenntnis. Und wer dann entsprechend weiter mein Ding machen, wer dann Hilfe braucht, der meldet sich. Und ansonsten, ja, könnt ihr das dann eben auch gerne, ohne dass mir irgendein Mitgliedstitel oder irgend sowas ans Revier hefte, gerne weitermachen. Ja, wenn er Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ansonsten ja, kümmere ich mich um die Dinge, die ich sowieso schon mache. Danke. Sami? Ja, Thomas, du sagtest vorhin, unser Programm ist ja nicht in Beton gegossen. Selbstverständlich nicht. Wir arbeiten ja auch ständig dran und entwickeln es weiter in Richtung Zukunft. Betonung auf Zukunft. Insofern, in einem Punkt ist unser Programm in Beton gegossen. Wir haben nichts am Hut mit der AfD, mit irgendwelchen Rechten. Wir haben null Verständnis für keine Art von Rassismus. Und wir sind auch noch nicht so richtig FDP-nah. Nicht wirklich. Und insofern ist selbstverständlich dein Twitter-Account kein privater, und zwar überhaupt nicht. Denn du siehst, wie du gemocht wirst von AfDlern und FDPlern, die empfehlen sogar dir zu folgen. Das interessiert mich sonst alles nicht. Aber in der Sekunde, wo du dich darum bewirbst, einen von uns offiziellen Account mit zu betreuen, und ich weiß, dass die es bisher super und gut gemacht hat, sich eher ein Bein ausreißen würde, als es mit dir gemeinsam zu machen, glaube ich, dass du einfach mal versuchen solltest, deine Meinungen zu überprüfen und auch mal zu gucken, wo du uns wirklich Klötze zwischen die Beine schmeißt. Ich empfinde es ausgesprochen unangenehm, die ganze Geschichte, und sehr traurig, denn wir freuen uns normalerweise über jede Mitarbeit, über jeden, der dabei ist. Aber wenn das solche Ausmaße annimmt, dass wir anfangen, uns Tweets anzugucken, zu sammeln und festzustellen, geht gar nicht, und du verteidigst und verteidigst und verteidigst dich, es ist einfach so, deine Meinung stimmt in ganz vielen Punkten mit unserer überhaupt nicht überein. Ja, danke, Sammy. Vielleicht dazu ganz kurz noch eine Erwiderung. Also erstens, dass FDP irgendwie näher jetzt schon das nächste Ausschlusskriterium ist, nachdem AfD und rechts und was weiß ich nicht alles schon nicht mehr reicht, finde ich ja auch schon ein bisschen witzig. Aber das nur am Rande. Man möge mir bitte mal einen rassistischen Tweet irgendwie von mir zeigen. Also ich nehme unser Grundsatzprogramm nämlich sehr, sehr ernst. Ich nehme auch Paragraph 1 unserer Satzung sehr, sehr ernst. Und habe eben gerade damit manchmal eben meine Bauchschmerzen, was eben so ja, passiert und was dann als Parteimeinung auch manchmal kundgetan wird, weil ich finde, dass wir uns häufiger auch mal an unseren eigenen Maßstäben messen lassen müssten. Und das kommt mir manchmal eben auch ein bisschen zu kurz. Ansonsten habe ich ja, glaube ich, jetzt alles weiter dazu gesagt. Ihr braucht keine Bauchschmerzen haben, ihr braucht keine Tweets irgendwie weiter analysieren oder so. Wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, dann stehe ich zur Verfügung. Ansonsten, dass das mit Ysan und mir als Zusammenarbeit quasi nicht gut klappt, ohne dass es probiert worden ist, tut mir leid. Von meiner Seite muss ich ganz ehrlich sagen, war und ist da Wille da, aber wenn der halt nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist das halt so. Danke, Thomas. Ich habe noch Wortmeldungen auf alle Fälle von Ysan und Frank und Mick, wenn ich das jetzt gerade so überblicke. Ich würde euch das gerne noch machen lassen. Thomas hatte ja auch gesagt, er steht nichtsdestotrotz zur Verfügung. Ysan, du wärst dann jetzt die Nächste. Susanne, oder? Lass mir ganz kurz was zu dem einen Tweet, der mir da im Chat vorgeworfen worden ist. Natürlich. Dazu nur ganz kurz eine Anmerkung, weil ich das heute schon mal irgendwie getwittert hatte. Also wer in dem Tweet irgendwie einen Rassismus reinliest, den möge man mir bitte mal erklären. Zumal da ja auch keine irgendwelche Rassen oder Nationalitäten oder irgendwas in der Richtung benannt worden sind. Also das ist halt immer so, da wird ganz schnell mit der großen Keule geschwungen. Und wenn man dann den Schaum mal ein bisschen wegpustet, ist in meinen Augen dann häufig auch nicht viel dahinter. Danke. Ysan? Ist jetzt wirklich schwierig, weil im Grunde Thomas ja schon gesagt hat, er macht sein Ding weiter. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt noch was zu sagen soll, außer nochmal zu bestätigen, ein Account, wenn man für die Piraten gleichzeitig arbeitet, ist nie privat. Und wenn ich dann gleichzeitig hergehe und die dass man die Aktivitäten anderer Landesverbände runtermacht oder das Wahlprogramm runtermacht oder über das Piratenprogramm schimpft oder die Aussage Scheiß Piraten fasst, Das sind alles Dinge, wo ich mir denke, nee, das kann nicht funktionieren. Das ist destruktiv. Und mit Destruktivität, also wir bemühen uns, was aufzubauen. Und diese Destruktivität, diese ständig auf Piraten einkloppen, wenn sie irgendwas sagen, was einem selbst nicht passt. Es hat in der Vergangenheit für mich etliche Male Situationen gegeben, da hätte ich so dermaßen, also nicht jetzt dich betreffend, Thomas, sondern generell, dass ich am liebsten auch mal gesagt hätte, verdammt nochmal, was macht ihr da? Ich habe es mir verkniffen, es ist mir schwer gefallen, ich habe es mir verkniffen und ich denke, das ist erstes Gebot, wenn ich mit der Pressearbeit anfange. Thomas, magst du irgendwas dazu sagen? Da war jetzt für mich nicht direkt eine Frage erkennbar. Insofern nimm doch die nächste Wortmeldung ran. Ansonsten, Ösan, ja, danke, nehme ich so zur Kenntnis. Okay, danke euch beiden. Ronny, ich habe es jetzt gesehen, aber ich weiß nicht wann, vor einigen Minuten. Ich würde dich dann einfach mit einflechten, okay? Also ich habe es auf alle Fälle gesehen. Der Bastian hat jetzt zwar schon gesagt, GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste, aber ich finde es, also wenn es für euch noch okay ist und ihr noch durchhaltet zu dieser späten Stunde, vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht, dass es mal so eine Aussprache jetzt auch gibt, wenn schon mal alle da sind. Insofern, Frank, wenn du magst, gern. Ja, weil ich habe eine Frage zu dem Post von heute, weil du eben da gesagt hast, ich würde gerne mal deine Beweggründe wissen, warum du diesen Post, ich sag jetzt mal A, Ehrenmorde sind schlimm genug, gibt es aber in der Zwischenzeit viel zu viele von, leider. Mit einem Säureangriff auf einen hochrangigen Industriemanager und ich sag jetzt mal dieser Koranauslegung in einem Content hältst und dann, ich sag ja mal, das ist ja das dann, was ist, mit der letzten Formel ist doch nicht normal, genau darauf auf diese populistische geschlagen hast, was leider, ich sag jetzt mal, auch von diesen drei Buchstaben immer wieder verwandt wird. Na, dann sage ich dazu ganz kurz was. Also der Sinn dieses Tweets erschließt sich, glaube ich, relativ von selbst. Ich habe ja nun genau auch die Genese des Tweets im Tweet selber schon erläutert, dass ich jetzt irgendwie 2 Tage nicht im Land war und dann, als ich wieder hier war, die Nachrichten aufgeschlagen habe und dann einfach mal ein buntes Potpourri der Nachrichten wieder so durch meine Timeline oder durch die großen Nachrichtenseiten lief, einfach mal zum Besten gegeben habe. So, und dann fällt natürlich tatsächlich auf, dass irgendwie an dem Wochenende ganz offensichtlich eine Menge an Gewalttaten passiert sind, die ich nun wirklich alles andere als für normal halte. Mal abgesehen davon, dass jetzt irgendwie der Tod oder die schwere Körperverletzung oder sowas nie der Normalfall sein sollte, sondern dass man natürlich gegen jede Form von Gewalt vorgehen soll, sei da völlig unbenommen. Aber dass das nun, sage ich mal, allesamt Kriminalitätsdelikte waren, die ja schon nicht aller Tage vorkommen, glaube ich, erschließt sich jedem selbst. Und wer das für normal findet, der sollte dann vielleicht dann auch da mal sein Wertegerüst in irgendeiner Art und Weise überprüfen. Also ich glaube, der Tweet erklärt sich, wenn man ihn so liest, wie ich ihn geschrieben habe, auch relativ von selbst. So, der nächste wäre jetzt Mick in der Wortmeldungsliste. Tenso, ich habe es gesehen, du hast nur eine ganz kurze Frage, aber ich komme sonst jetzt inzwischen wirklich, befürchte ich, fast durcheinander. Ich würde das jetzt gerne der Reihe nach machen. So, hello again. Thomas, ich habe dich seit ungefähr einem halben Jahr auf gemutet. Und ich bin ein ziemlich affiner Rassismus- und Rex-Bekämpfer, sehr, sehr fachwissenslich. Ich arbeite in diverse Gruppen und kenne mich sehr, sehr gut aus in der Tiefe. Und ich habe ungefähr 12 Twitter-Accounts. Ich habe Ich liebe die CSU-Twitter-Account. Ich habe sogar eine Ich liebe die AfD-Twitter-Account. Das weiß natürlich kein Pirat. Aber ich möchte wissen, was die Feind tut. Und jetzt werde ich dich fragen. Entweder bist du nicht besonders Twitter-affin und du machst alles über einen Haupt-Account, oder hast dir nie eingefallen, mehrere Accounts zu machen und mehrere Dinge zu tun. Wenn du diese rechten Winkel observieren musst und tatsächlich Fans gewinnen musst, nur um zu wissen, was die alles tun, oder tatsächlich, ob du Rex tickst, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, zwischendurch war das mir zu viel irgendwann und ich habe dich einfach gemutet, weil ich ist einfach so ein Schwachsinn lese ich einfach nicht, okay? Und ich wollte deine ehrliche Meinung dazu hören. Ja, das mit dem Muten ist dein gutes Recht. Ich habe auch nicht vor, jetzt irgendwie für jede einzelne Meinung, die bei mir mitunter auch mal wechseln kann, jetzt einen eigenen Account aufzumachen. Die Sachen stehen so für sich, kann sich jetzt jeder ein Urteil drüber bilden, wird ja auch schon reichlich getan. Ja, also insofern, das mit dem Muten steht dir zu. Man muss auch nicht irgendwie gut finden, was ich so schreibe. Das kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Das ist ja völlig legitim. Ich habe auch zu manchen Sachen meine Meinung und tue die halt manchmal auch kund. Ich hätte eine letzte Bitte an dich. Da steht auf deinem Hauptprofil der Name Pirat. Ihr könnt es entweder raustun und ganz neutral diesen Account führen und so weitermachen. Sonst weiß ich nicht, wie das so weitergeht mit dir. Okay, Ronny, du bist dran. Ah, so. Hört man mich? Jo. Ja. Ja, okay. Also jetzt wird ja hier irgendwie auch um diesen Tweet diskutiert. Ich glaube, um das große Inhaltliche, das lässt sich in die eine als auch in die andere Richtung irgendwie auseinanderpflücken. Aber es ist, ich glaube, und das hatte Frank tatsächlich gerade schon sehr schön gesagt, Frank, die 2,50 Euro kriegst du noch, hat er sehr schön gesagt, das ist ja irgendwie das Stilmittel des Populismus. Und darum geht es. Natürlich sind viele Dinge, und das sagtest du gerade, Thomas, in einem Wertekonzept muss man immer sehr vieles hinterfragen. Und nicht alles ist richtig, was in dieser Welt passiert, ganz gewiss, und auch vieles irgendwie, was meiner politischen Meinung oder einer politischen Gruppe, der ich vielleicht angehöre, was dort passiert oder getan wird, ist vielleicht nicht richtig und muss natürlich auch ständig hinterfragt werden. Es geht jedoch darum, dass es differenziert hinterfragt wird, dass es differenziert behandelt wird und so weiter und eben nicht vereinfacht dargestellt wird, beziehungsweise vielleicht auch mit einem populistischen Satz. Ob das jetzt nur dieser eine Tweet war, der bestimmt auch noch ein krasser ausgeführt werden könnte, ganz gewiss. Aber es ist eben vielleicht die Sprache des Populismus. Und damit meine ich gar nicht irgendwie links, rechts oder sonstiges. Es ist einfach zu fein, nicht zu, es ist zu grob. So, zu grob gesagt. Dann das nächste. Ich finde das immer irgendwie schade, wenn man sich damit, also das hatten wir jetzt in jüngerer Vergangenheit schon, nenne ich es jetzt mal. Zur letzten Bundesvorstandswahl gab es ja auch Personen, die gesagt haben, das ist mein privater Account, da kann ich schreiben, was ich will. Anders als jetzt hier einige andere, sage ich, ja stimmt, das ist dein privater Account. Ist so. Also die Accounts sind privat, die habe ich privat erstellt, das ist hier kein, ich bin nicht angestellt von jemandem oder so weiter. Die Menschen machen Twitter-Accounts privat, selbst Bibi oder Sami Slimani, die haben auch ihre Twitter-Accounts privat. Aber eben Sami Slimani, aber auch Bibi, sowie auch Gronkh oder Jan Böhmermann, die wissen sehr wohl, was sie mit ihren Twitter-Accounts auslösen können, weil sie sind ja Influencer. Und auch du hast über, ich glaube, es sind über 2000 Follower, eine gewisse Reichweite damit. Die Piratenpartei als solches, mit, da habe ich die Followerzahl jetzt gar nicht im Kopf, aber es müsste sechsstellig sein, auf jeden Fall. 165.000, glaube ich. Genau, also sechsstellig auf jeden Fall. Und das ist ja schon eine sehr große Reichweite auch. Mit viel Macht erfolgt viel Verantwortung, wie man Spider-Man schon mal sagte, glaube ich. Und das muss man sich bewusst sein, was man auslösen kann, inwieweit kann man etwas vereinfacht ausdrücken, inwieweit muss man etwas differenziert ausdrücken, vor allen Dingen, wenn man den Anspruch hat, in einer politischen Partei zu sein, die evidenzbasierende Politik machen möchte. Und von daher hier vielleicht einfach mal sich auch, wie du gerade sagtest, das Wertegerüst muss ständig hinterfragt werden, aber vielleicht auch das eigene Auftreten zur Außenwelt hin muss auch hinterfragt werden, um zu gucken, was schaffe ich damit und was schaffe ich nicht damit mit meinen Tweets. Thomas, magst du was dazu sagen? Ja, war jetzt natürlich ein längerer Wortbeitrag, da könnte ich mir jetzt nur einzelne Sachen rauskicken. Nehmen wir mal den Populismusvorwurf. Ja, durchaus sind manche meiner Tweets auch populistisch. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ist mitunter manchmal sogar so intendiert. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das unbedingt so negativ ist, wenn man Öffentlichkeitsarbeit machen will. Es ist ja immer eine Frage, in welchem Rahmen man das macht. Ich habe ja da auch schon verschiedene Möglichkeiten angeboten, wie ich da helfen könnte, die jetzt auch nicht unbedingt darauf hinauslaufen, dass ich da jetzt nun direkt den populistischen Tweet live rein tippe und absetze. Insofern, meine Mitarbeit steht ja jetzt ohnehin nicht mehr zur Debatte hier. Deshalb denke ich, brauche ich an der Stelle gar nicht weiter drauf eingehen. Zum evidenzbasiert, das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Wenn wir uns selber irgendwie dieses Label der evidenzbasierten Politik geben und das auch ernst meinen, dann müssten wir das eben in so vielen Kontexten dann auch tun, wo wir es da vielleicht auch nicht so genau nehmen. Also, dass das jetzt an der Stelle ausgerechnet gegen meine Tweets sozusagen ins Feld geführt wird, finde ich auch ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Ansonsten, ja, mit großer Reichweite geht eine große Verantwortung einher. Wenn man mir die nicht zubilligen will, ist das legitim, habe ich ja auch alles so gesagt. Ansonsten ist halt das Problem, dass unser Twitter-Account eben gerade keine Reichweite hat, also zumindest nicht nennenswert. Und zwar, obwohl sich Ysander wahnsinnig abrackert. Aber ich glaube, dass uns eben gerade irgendwas fehlen würde, wie eben ein Böhmermann oder so. Mag man jetzt von seinen Tweets halten, was man will. Aber wir haben ja jetzt irgendwie im Vergleich auch häufiger mal so Sachen jetzt uns angeschaut, was so die Partei macht oder so. Und gerade dieser Biss, diese Schärfe, auch manchmal die den Hang zum Unkorrekten oder sowas, genau das fehlt uns. Und ich glaube, dass uns in der richtigen Dosis und pointiert und auf den Punkt genau vorgetragen, dass uns das tatsächlich irgendwie helfen könnte. Und das war sozusagen das, wo ich ganz gerne irgendwie Hilfe angeboten hätte, wenn sie dann in Anspruch genommen wird. Dem ist nun nicht so. Insofern brauchen wir das, glaube ich, auch nicht weiter diskutieren. Ich gebe es trotzdem mal so als Punkt zum Nachdenken, gebe ich das gerne mal in den Raum, ob man nicht vielleicht auch in unserer Auseinandersetzung mit dem Gegner wieder ein bisschen an Schärfe zulegen müssten, gerade weil wir ein Wahrnehmungsproblem haben. Danke, Thomas. Ich habe jetzt theoretisch noch zwei Wortmeldungen. Eine von Enervigo, eine von Tensor. Ich ziehe zurück. Danke, ich wollte nämlich gerade fragen. Tensor hatte zwischenzeitlich schon, er zieht auch zurück. Genau danach wollte ich euch gerade fragen. Wir haben es jetzt inzwischen 11:15 und da Thomas ja jetzt auch schon gesagt hatte, er würde noch was machen, wenn ihr das möchtet und könnt gerne auf ihn zukommen. Ich habe das Gefühl, eure Meinung ist da auch ziemlich klar und geht eher in Richtung Nein. Insofern würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen Richtung Schluss. Ist das auch in eurem Interesse? In meinem Jahr, ich muss mich nämlich verabschieden. Also insofern euch allen noch einen schönen Abend und ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Danke, dass du dich mit dem Ganzen trotzdem gestellt hast, Thomas. Keine Ursache. Mach's gut. Ja, auch. Ciao. Okay. So, der nächste Termin wurde schon eingetragen für die Mumble-Sitzung. Also es wäre jetzt Top 4 Schließung der Sitzung, wobei da jetzt ein, ich sag mal, Butter bei die Fische Link noch drin steht. Das war, glaube ich, der von Ysan. Ysan, kannst du dazu kurz was, oder? Meinst du jetzt im Pad, weil das habe ich schon geschlossen. Das habe ich rein geschrieben. Vielleicht steht es an der falschen Stelle. Ich würde es aber trotzdem mal stehen lassen. Gut, ich weiß immer nicht, wie sehr sowas unbedingt sein muss. Okay, also Ysan, du hast das Pad schon geschlossen inzwischen, ja? Können es auch rausnehmen. Also mir aus, steht da nicht. Die Sitzung war ja geschlossen, soweit ich jetzt weiß. Also ich hatte die Sitzung noch nicht geschlossen offen gestanden, Ronny. Hatte ich jetzt so eine Erinnerung, weil ja diese Befragung jetzt war. Da dachte ich, es wurde diskutiert. Entschuldigung. Nee, es wurde dann jetzt doch noch innerhalb der Sitzung gemacht. Genau, Vaku nimmt noch auf. Es wurde jetzt noch innerhalb der Sitzung gemacht. Ich würde jetzt einfach die Schließung der Sitzung und den nächsten Sitzungstermin euch noch verkünden, auch wenn ihr es sicherlich alle selber seht. Es ist der 12.3. um 20 Uhr, auch wieder hier im Mumble. Und ihr schickt, das habt ihr euch ja sicherlich alle irgendwie notiert, in irgendeiner geeigneten Form eine Einladung an den Bufo. Richtig? Gibt es dann Umsetzungsverantwortlichen? Da gibt es bestimmt jemanden. Komm, Bastian, du willst nicht juckst deine Finger. Nee, ich bin nicht dieses Teams, es besteht das überhaupt nicht zu. So, Danny, ich trage dir das jetzt auf. Oder Tensor sagt jetzt gerade, ich kann helfen, aber nicht mitmachen. Also einer von euch beiden macht das jetzt bitte einfach mal. Isan würde es zwar garantiert tun, aber die will ich nicht bitten, einfach weil die macht schon sonst genug. Also ihr bestimmt auch, aber kommt einer von euch, sagt mal, schreibt es mal rein bitte, dass ihr den Bufo mit einladet oder zumindest Lilly und Carsten, damit das gefixt ist. Und dann können wir hier endlich mal Schluss machen. Enavigo, würdest du das vielleicht machen? Worum geht's denn nur die Einladung schreiben? Genau, mir geht's einfach nur darum, dass es irgendwie in einem vernünftigen, also dass es einfach nochmal kurz festgehalten wird, dass jemand das macht, jemand TM, ne, kennen wir ja, dass es dann halt auch passiert. Mir wäre das irgendwie wichtig. Da es ja eine außerordentliche Sitzung ist. Okay, mache ich dann. Danke, Mariesa, super. Aber Tenzo, ich nehme deine Hilfe in Anspruch beim Formulieren. Okay. Ah, guter Knutsch an euch beide. Sehr schön. Ich danke euch ganz recht herzlich. Damit ist die Sitzung jetzt offiziell beendet. Ich danke euch für eure Geduld mit mir in meiner ersten Moderation und ich hoffe, ihr seid irgendwie vorangekommen, auch wenn es jetzt echt lang gedauert hat. Das habe ich offen gestanden nicht erwartet. Danke fürs Durchhalten an euch alle und fürs Liebsein mit mir. Ich danke.